Schwupp! Ist die Platte zu Ende? Schwupp! Kommt eine neue. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren so sehr. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. Ich hab keine Kohle, bin selber ganz kalt. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Backer nach Kohle im Tal hinterm Wald. Guten Morgen, lieber Backer, im Tal hinterm Wald. Gib uns Kohle, denn wir frieren und der Ofen ist kalt. Ich hab keine Kohle, meine Eimer sind leer. Frag die Erde nach Kohle im Schacht schwarz und schwer. Frag die Erde nach Kohle im Schacht schwarz und schwer. Guten Morgen, liebe Erde, im Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, den Backer holt her. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. Im Ofen schiert Feuer, dann friert ihr nicht mehr. So, lieber Freund, wer bist denn du? Wer bist denn du? Hallo, warum rufst du denn? Warum rufst du denn jetzt praktisch schon an? Trotzdem ist ja noch eigentlich, also zeitmäßig nicht, aber vom Trailer-Dings da ist immer noch Langfeld, ist immer noch hier Hip-Hop Soundgarden. Naja, ich wollte eigentlich wissen, wer der Kapiecki nochmal ist. Mann, jetzt hör auf, mich hier zu verarschen! Nein, ich verarsch dich nicht! Natürlich ist es Verarschung! Nein! Woher soll ich denn wissen, wer Kapiecki ist? Na, du kennst doch alles. Ja, das stimmt schon. Ja, siehst du. Wobei, aber ich meine, das ist natürlich immer so ein Ding auch. Ja, ist es auch. Zum Beispiel habe ich mir überlegt, dass ich heute vielleicht nicht mit jedem spreche. Wie? Sondern, na, nicht mit jedem spreche. Sondern nur, ja, wer ist Kapiecki, wer ist Kapiecki? Wer ist Dominikos Theotokopoulos? Hä? Keine Ahnung. Ja, mein Lieber, darum geht's aber. Ich finde, ich sollte heute nur mit Leuten reden, die wissen, wer Domenikos Theotokopoulos ist. Vielleicht ist er Theotokopoulos, nicht? Ich hab dir Domenikos Theotokopoulos gesagt. Stimmt aber nicht. Die Frage ist, wer ist Domenikos Theotokopoulos? Ich würde sagen, das ist so ein Verwandter vom Kapiecki so. Tja, also der Kapiecki. Ja. Mein lieber Freund. Wie wär's denn heute, wenn du nur mit 16-Jährigen telefonieren würdest, so als Abwechslung so? Eine Spitzidee! Genau, die ist super! Ja? Herzlich willkommen im Festival der schlechten Laune! Mein Name ist Kuttner! Ja, und ich bin 16 Jahre alt. Und du bist 16. Du bist überhaupt gar nicht 16 Jahre alt. So? Konfuzius. Glaub ich nicht. So ein feiner Mensch. Wieso bist du 16 Jahre alt? Keine Ahnung, haben kannst meine du Eltern wie kannst du irgendwie unter Beweis, haben sich deine Eltern ausgedacht? Ja, genau. Du bist du zu deinen Eltern gegangen vor 10 Jahren, oder? Hast du gefragt, hey, wir Eltern, wie alt bin ich denn? Haben sie 16 Jahre gesagt und jetzt bist du 16 Jahre, seit 10 Jahren. So sieht's aus. So sieht's aus. Mein lieber Freund, bist du wirklich 16? Ja, ohne Kacke jetzt. Das glaube ich dir nicht. Doch, wirklich. Nein. Ich geb dir mal meine Mutter, ja? So viel Intelligenz ist bei 16-Jährigen, kann überhaupt gar nicht vorhanden sein. Gib mir mal deine Mutter. Ja, gut. Hallo? Hallo Mutti! Hallo! Wie alt bist denn du, Mutti? Das fragt meine Dame nicht, aber eine Mutter darf man das schon mal fragen, oder? Ja, ich bin 56. 46? 50! 56! Ja. Und der Junge ist 16? Ja. Da ist er aber nochmal spät eingetrudelt, oder? Ja. Das war mein Kunststück. Ist ein Kunststück? War ja, mit 40 ein Kind zu bekommen. Ja, ist nie so leicht, oder? Wie bitte? Mit 40, da denkt man doch immer, ist aus dem Gröbsten raus. Das war das dritte Kind. Ja, naja, deswegen sag ich. Da denkt man doch, jetzt hat man es geschafft. Nie wieder vollgeschissene Windeln und schwupp kommt der Bengel noch an. Oh, eigentlich, wir haben uns das sehr gewünscht. Ach so, wieso denn das mit 40 einen 16-Jährigen wünschen? Was wollen Sie, also so, aber jetzt wollen wir mal von Mutti zu Vati reden, von Vati zu Mutti reden. 16-Jährige, die nerven doch total, oder? Die strengen doch an. Die sind doch im Grunde eine Plage. Hallo? Eieiei, das hat Mutti nie so gerne gehört. Also ich finde, 16-Jährige sollten an die Leine genommen werden und die sollte nicht länger sein als 1 Meter. Jedenfalls auf offener Straße. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Also der Kapielski, das ist so ein feiner Mensch ist das. So Kinder, jetzt wollen wir mal hier, jetzt machen wir erstmal hier Hörer dissen. Hallo, wer bist denn du? Hi. Kannst du mir vielleicht mal die Frage beantworten, unter welchem Namen Domenicus Theotokopoulos besser bekannt ist? Nee. Schwupp, fliegst du raus. Was wurden heute eröffnet, heute Abend? Ja, tut mir leid. Ich bin 15 Jahre alt. 15? Genau, hab ich doch geahnt. Ja, nicht 16. Ja. Naja, aber trotzdem, bin ich hier ein schneller Brüter oder was? Dass wenn man hier anruft, dass man denkt, man ruft als 15-Jähriger an und jeder als 25-Jähriger raus. Man ist cool und souverän und kann gewissermaßen dem Leben ins Auge schauen, ins blutunterlaufene Auge, geplatzt, adrig, blutunterlaufene Auge schauen. Ja, nee, ja, so ist es nicht. Das ist ja kein Durchlauferhitzer. Das ist keine Brutstation. Ja, wieso? Ich meine, ich habe ja genügend Probleme zum Beispiel mit Griechisch, ja. Genau, hast du Probleme, natürlich. Ja, ja. Ja, aber da sollte man doch wissen, wer Domenikos Theotokopoulos ist. Ja, das würde ich ja von dir wissen. Naja, zumal jetzt gerade mal, wenn du sagst Griechisch, da bist du schon relativ nah dran. Ne? Ja, das wirst du aber von mir nicht erfahren. Ja, aber ich bin altgriechisch. Wirst du nicht von... Ja. Denn jetzt mal bitte den Anfang von der Ilias. Ja, mein Gott, ich mach das jetzt... jetzt mal den Anfang bitte von der Ilias in altgriechisch. Jahr. Singe uns, O Muse. Ich genau. Mach das im zweiten Jahr. Ich kann na, zweites Jahr. Naja, was lernt man denn da? Was lernt ihr denn altgriechisch? Wann lernt ihr die Uhr oder wie? Oder lernt ihr, wie man einen Schnürsenkel selber bindet? Naja, oder lernt ihr mit Sprich Messer und Gabel essen? Bei altgriechisch. Sag mal, wenn man was bei altgriechisch lernt, dann ist es an den Anfang von der Ilias. Ich kann was vorlesen. Aus Homer. Homer. Ich hab so ein komisches Lehrbuch. Homer ist, wenn man trotzdem lacht. Ich hab ein Lehrbuch. Mein lieber Freund, du musst nicht denken, dass du jetzt durch den Verweis auf deine altgriechische Studien mich hier in ein Gespräch verwickeln kannst. Ich kann eine Geschichte zitieren, die Nein. nach Herodot ist. Hier ist es. War wonach? Nach Herodot. Eine Geschichte nach Herodot? Ja. Was heißt eine Geschichte nach Herodot? Die hast du dir ausgedacht? Nein, die hat so in etwa hat die Herodot erzählt und irgendein Typ hat das fürs unser Griechischbuch gemacht. Und was ist denn für eine Geschichte? Jetzt erzähl die mal schnell. Ist die lustig? Ist das richtig eine lustige Geschichte? Ist das mit Skatern? Nee, das mit Hip-Hopern? Das geht um Sparta. Sparta. Ja, ja, und zwar geht es um Xerxes und den Marathos. So ein Spartaner, der sich da auf dem Acker gemacht hat. Und weiter? Na, das klingt ja spannend. Na, das klingt ja wirklich spannend. Na, da möchte man doch den Fortgang der Geschichte erfahren. Meine Fresse, klingt das spannend. Es gibt auch noch andere spannende Sachen. Ja. Zum Beispiel etwas über die lakonische Schlagfertigkeit. Ja, super. Nach Plutarch. Lakonisch. Da wird erzählt. Und drakonisch. Drakon. Ja, das ist unsere Griechischlehrerin. Genau. War es nicht eure Griechischlehrerin? Doch. Ein spartanischer Gesetzgeber. Ja, nee, unsere, ja. Oder? War der Spartaner? Ja. Drakon? Gott, keine Ahnung. Mann, sag mal, wer studiert denn hier Altgriechisch? Du fliegst jetzt gleich raus. Mein lieber Freund. Darf ich noch was vorlesen auf Altgriechisch? Ja. Epei Philippos von Makedon, Tois, Lakosi, Proses. Sag mal, hör mal zu, mein lieber Freund. Du übersetzt vielleicht mal hier Smells Like Teen Spirit. Here we are now, entertain us. Dit mal ins Altgriechische und singst dit mir vor. Und dann hast du meine Hochachtung gewonnen. Das wäre ein Versuch. Ich versuche ja schon immer mal, also ihr habt das Versprechen, vor ungefähr einem halben Jahr ein junger Mensch hat gesagt, er würde mal Smells Like Teen Spirit ins Lateinische übersetzen und hier singen, Bom, nie wieder etwas von ihr hört. Ich könnte versuchen, meine Griechischlehrerin unterzujubeln. Vielleicht kannst du das mal genau als so einen Wettbewerb für deine Griechischklasse machen. Ja. Smells Like Teen Spirit in Altgriechisch. Ich werde in zwei Wochen nochmal anrufen. Und ja, und das dann zur Leier vorgetragen. Wenn ich das und die so leiern. Wieder ein Wortspiel beim Nacken erwischt. Beim Schopfe gepackt. Sozusagen. So, mein lieber Freund. Tschüssikowski. Ciao. Das war auch altgriechisch. Hallo? Hallo. So, wer ist denn nun Domenikos Theotokopoulos? Das ist was zu essen. Das ist überhaupt ja nicht zu essen. Mann. So, was haben die denn heute Abend nur eröffnet? Das weiß ich nicht. Warum musst du ja beim Radio an? Das weiß ich nicht. Das ist ja auch unwichtig. Wie alt bist du denn? Ich bin ungefähr 16. Ja, Mensch, mein lieber Jolly, das gibt's doch nicht. Wieso gibt's so viel 16-Jährige? Im Grunde überwiegt doch langsam die ältere Bevölkerung schon. Wenn man sich mal den Bevölkerungsbaum ankickt, dann ist es doch eine auf den Kopf gestellte Pyramide. Das heißt, der Bereich der 16-Jährigen ist relativ schmal. Naja, aber die rufen hier an wie die Pest. Im Jahre 1988. Da kann man doch verrückt werden. Was war 88? Bist du geboren worden? Kinder gezeugt. Naja, dann sind die jetzt aber 15. Die haben sich gefreut und dachten, oh, bald fällt die Mauer. Ist doch Quatsch, 88 gezeugt, 89 geboren, ist man jetzt 15. Falsche rechnet. Sag mal, nicht mal rechnen kann der 16-Jährige. Du bist 88, du hast aber von gezeugt gesprochen. Ja, aber man kann wann ja bist du denn geboren? Wann bist du denn geboren? Ich bin 88. Ja, wann denn? Welchen Monat? Im Mai. Na siehst du, da bist du 87 gezeugt worden. Erzähl dir so einen Quatsch. Ja, aber höchstens ein Viertel der Bevölkerung. Weil die brauchen nämlich 9 Monate. Verstehst du? Ja, aber wenn man am Anfang... Ah, ein Viertel, das sind 25%. Du hörst nicht zu. Kannst du mal 25% als Bruch ausdrücken? Oh. Ein Viertel, mein lieber Scholli. Da ist der 16 Jahre. Und beherrscht die elementaren Regeln der Bruchrechnung nicht. Herzlich willkommen beim Festival der guten Laune. Herzlich willkommen beim Festival der guten Laune, kann ich dir an der Stelle nur sagen. Mein lieber Scholli, das ist doch so unglaublich. Genau. So ein feiner Mensch. So, schwupp. Da lernt wieder einer fliegen. Hörst du, lieber Freund? Ja. So, jetzt mach mal schön den Abflug. Mach mal Geräusch, dass ich dich dann rausdrücke und du könntest... Nee, mach ich nicht. Na, dann mach ich das Geräusch, ist egal. Cooler nee. Ist nur, wenn du das Geräusch machst. Oh, das kann ich auch nachher noch machen. Nö, dann mach ich das Geräusch. Wieder einen Hörer geplatzt. Sag was? Kann ich sagen. Geplatzt, hallo. Mal, Licht auf, sag mal. Hallo. Fick dich kurz. So, ach Mensch, jetzt hör doch mal auf. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Hallo. Ah, hallo. Mensch, erschrick mich doch nicht so. Ja. Wieso kannst du denn nicht den Hörer schon am Kopf haben? Musst du den so hochreißen? Ja, der trommelt doch wie irre in meinem Kopf. Ich hab das hier alles, weil ich hab einen Kopfhörer hier auf dem Kopf. Ja, verstehst du, da spielt sich das doch alle so monomäßig dann quasi irgendwo lokalisiert mal in dem Hinterkopf. Tut mir echt und wenn geil. Du dann einen irren 60-jährigen Telefonhörer-Grabscher hast, ja, mit jede Menge Geräusch, dann wirst du doch, wie alt bist du denn? Ja, ich bin 60. Das kann doch nicht sein, so ehrlich. Wie fast all deine Anrufe. Sag mal, warum? Also, das ist aber, das liegt hier an diesem Pestsender, oder? Der hat doch nur noch 16-Jährige. Kann das sein? Hörst du den ganzen Tag über Fritz? Kannst nee, du ja nicht standet mehr? Kommst du nur alleine über die Straße oder muss Mutti dich rüberbringen? Hörst du echt nur Fritz? Frisst du nur Milchschnitte und manchmal hin und wieder noch Knoppers und Kaba der Plantagentrank? Pass auf, weißt du, warum und dann ein bisschen Pro7 und Coca-Cola, mein lieber Freund. Ich will dir diese sagen, 16-Jährigen, wer ist denn nun Domenikos Theotokopoulos? Ja, Sachsen-Anhalt lebt überhaupt gar nicht. Sachsen-Anhalt gibt's praktisch ja nicht. Guten Morgen. Die hab's früher mal. Da haben sie so gelesen. Aber die Zeiten sind längst vorbei. Die Idee kommt, ich ruf da mal an. Ich finde, die Musik sollte mal so laut sein, dass wenn man darüber redet, dass man dann nicht mehr versteht. Das ist einfach ein bisschen besser, oder? Außerdem ist es eben Informationsterror ein schönes Bild für die Gesellschaft, in der wir leben. Und gleichzeitig kriegt man natürlich für einmal Gebühren zahlen. Drei Programmstreams quasi. Ihr liefert meine Rede und die Musik. Den finde ich eigentlich total gut. Ist dir schon aufgefallen, dass heute die Frankfurter Buchmesse eröffnet wurde? Und dass da zum Beispiel die arabische Literatur gefeiert wird. Naja, pass auf, ich wollte es dir ja nochmal sagen, weil du ja so erzählst, dass man halt so... So ein Mensch! Du sag doch mal! Darf ich mitsingen? Du sag doch mal! Mensch ist was! Was gibt's überhaupt? Wie bitte? Der Kapitän! Ah, die 16-Jährigen können sich nicht mal irgendwie artikulieren, dass es halbwegs verständlich wäre. Nur sag doch mal was Vernünftiges. Ja. Ich hab eine Kohle, meine Arme sind leer. Ja. Ach, mein lieber Freund. Ist das ein Terror hier? Kann ich jemand mal die Musik abschalten, bitte? Hallo, Techniker! Hilfe! Ich wär verrückt! Das ist doch so unglaublich! Nein! Und nur 16-Jährige! Was ist denn dein Lieblingsradioprogramm? Was ist das letzte Buch, was du gelesen hast? Hältst du Herr der Ringe hoch für das beliebteste Buch der Deutschen? Ich hab das Mathematik. Hast du wenigstens. Was findest du cooler? Herr der Ringe oder Faust? Faust natürlich. Oder Buddenbrooks oder Hera Lindt? Na, das habe ich nicht gelesen. Ich habe aber einen Vorleser gelesen. Michael Crichton, was hat er gelesen? Buch. Das Parfüm. Was hältst du für ein wichtigeres Buch? Das Parfüm oder die Bibel? Ich denke mal die Bibel. Ach, die Bibel. Hast du die schon mal gelesen? Ja. Nee, die ist doch viel zu dick. So eine dicken Bücher bei so kleiner Schrift, die kann ein junger Mensch, der 16 Jahre ist, kann das doch praktisch überhaupt gar nicht lesen, oder? Na, ich habe die einseitige Version gelesen. Welche? Die Einseitige. Eine gewisse Einseitigkeit scheint mir in deiner Rede aber auch vorzuherrschen. Dabei leben wir in einer multipolaren Welt. Das musst du dir immer mal wieder vor Augen führen. Multipolar, multikulturell, den anderen kennenlernen, den Fremden schätzen lernen, seine Angst vor ihm verlieren. Überfremdung, was soll denn das? Ist doch Quatsch. Mein lieber Scholli. Das nervt dir heute aber wieder. Das wird ja eine Sendung. Und wenn wir jetzt hier noch 5 Hörer rinschalten, dann ist praktisch überhaupt kein Halten mehr. Hallo. Sag mal, hier sind jetzt 5 Hörer drin und die können keinen Lärm machen. Muss ich wieder alleine Lärm machen? Ist das schrecklich. Tja, also der Kapitän. Kuttner? Hallo, Hörer? Hallo. Hörer, ihr seid zu 5. Ihr könntet jetzt Hölle Lärm machen. Hallo. So 16-Jährige, so hört sich an. 16-Jährige, machen mal bitte Lärm. Hallo. Guten Morgen, lieber Ufen. Wir frieren so sehr. Stimmt ja heute überhaupt gar nicht. Bist du noch da? Ja. Mach mal Lärm. Mach mal Terror, mach mal Radioterror, mach mal Punk. Mach mal richtig. Kann kein Punk. Na mach mal. Mach mal. Da kriegt man einen Schreck, lieber 16-Jähriger. Dann danke ich dir mal für deinen Anruf, ja? Hä? Genau. Hallo? Mann, die Scheiße tut das ja übel. Ja, aber habt ihr jetzt hier alle aufgelegt? Nein, ich nicht. Ich weiß nicht, in welcher Leitung du bist. Bist du mal noch da? Ja. Und bist du jetzt auch noch da? Nee. Bist du jetzt noch da? Keiner mehr da. Kinder! Ist das spitzig, ich bin ganz alleine, ist das super. Draußen sitzt nur der Kollege Kerkhoff. Kickt voll irritiert. Ja, schlaf weiter, Matthias, ist gut. Ja, ist ja schon spät, ey, war heute ein schwerer Tag für dich, oder? Verstehe ich, ja, und diese total Temperaturumschwünge. Mann, machen, das kann einen schon fertig machen. Hallo, Hörer. Was ist das fies, oder? So ein feiner Mensch. So, ich möchte jetzt mal bitte, dass mal hier einer anruft, der mir... Hör doch mal auf zu singen! Der mir sagt... Oh, nervt das! Der mir... Kapielski, halt doch mal die Klappe! Der mir sagt, was heute eröffnet wurde. Hallo, kannst du mir mal sagen, was heute eröffnet wurde? Das ist so ein feiner Mensch! Nein, so hinter die. Hallo, kannst du mir mal sagen, was heute eröffnet wurde? Hallo! Jo, Kuttner, jo, was geht? Ja, Mann, hallo, was geht, ja, was geht, was geht? Wir sind hier nicht in der Hip-Hop-Sendung. Das ist ja, das ist ja, das Festival der schlechten Laune, genau. Hoch, hallo! Na, hey! Ja, was wurde denn heute nur eröffnet? Kannst du mir das mal sagen? Oder wenigstens die Frage, wer Domenikos Theotokopoulos war? Ein Sänger? Ach, Quatsch, ein Sänger! Na, wer denn? Außerdem will ich nicht den Beruf von ihm wissen, wobei der würde schon helfen, sondern wie der eigentlich sonst hieß. Karl-Heinz. Mann, du sprichst auch undeutlich. Bist du Mädchen oder bist du so jung, dass du wie ein Mädchen klingst? Hallo? Na, war so jung, dass er wie ein Mädchen... Hallo? Was, ja? Was wurde heute jetzt eröffnet? Sag doch mal, Mensch. Keine Ahnung. Ich bin auf angewiesen. Hallo? Ein Fein. Ja, hallo, kannst du mir mal sagen, was heute Abend eröffnet wurde? Hallo? Ja. Na? Die Frage, nicht, na, ich will mich nicht mit dir unterhalten, ich will eine Frage beantwortet haben, was heute Abend eröffnet wurde. Ja, sag mal die Frage. Habe ich vorhin ja schon gesagt, was heute Abend eröffnet wurde. Ist die Frage, was wurde heute Abend eröffnet? Ich stell mal lieber eine Gegenfrage. Nein. Wieso nicht? Na, stell die Gegenfrage, du wirst keine Antwort kriegen. Ja, wann machst du wieder ein Videoschnitt? Siehste, Spitzenfrage. Du kriegst doch eine Antwort. Jetzt am Freitag. 8. Oktober, 21 Uhr, Volksbühne. 21 Uhr, Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. U-Bahnhof Rosa-Luxemburg-Platz. Volksbühne, 21 Uhr. Videoschnipselvortrag. Cool. Schläfer des Alltags. Ah, nee, am 8. Schläfer und... Ja, ah. Nee, ohne Scheiße jetzt. Soll ich ein paar Karten verlosen? Ja, auf jeden, um 0. Um 0 Uhr meinst du Karten verlosen? Ja, so und dann so Videoschnipsel so sagen. Aber dann, nee, die müssen dann sagen, Domenikos Theotokopoulos. Ja, das ist cool, ja. Wer Videoschnipselkarten gewinnen will, nachher um Mitternacht, der muss dann hier einfach anrufen, die Telefonnummer eben. Alten Waldzentrale. Genau, genau. Ja, genau so macht ihr das. Ihr ruft die Waldtelefonzentrale an. Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. 0331 für genau. 7097110. Genau. Und dann muss man Domenikos Theotokopoulos. Lus, nicht los. Domenikos Theotokopoulos sagen. Das ist das Erkennungswort. Und schwupp, gibt's 5 Jungskarten, 5 Mädchenkarten. Kann man gewinnen ab 0 Uhr. Muss man aber hier anrufen. So, und jetzt werde ich mal die Frage, die dich total bewegt, beantworten. Soll ich dir sagen, was heute eröffnet wurde? Ja, sag mir mal bitte. Mann, die Frankfurter Buchmesse! Und im da siehste. Ja, Popcorn, ihr Idioten. Frankfurter Buchmesse. Und im Zentrum steht der Frankfurter Buchmesse. Und ich finde, dass ich dem auch Rechnung tragen muss. Steht die arabische Literatur. Das ist doch schön, oder? Ja, Wahnsinn. Von daher werde ich mal auch ein bisschen arabische Musik spielen. Einen Song. Ich schon jetzt drauf. Salam alaikum. Hast du jemanden zum Engtanzen da? Ja, klar. Was heißt denn ja klar? So klar ist es nicht. Nee, oder hast du jemanden zum Bauchtanzen da? Nee, leider nicht. Nur zum Engtanzen? Ja. Ja, na dann ist es hier deine Musik. Okay? Ich hätte da noch kurz eine Frage. Aber du bist am Freitag nicht da. Ja, jetzt... Da sind zwar Videoschnipsel am Freitag, 8. Oktober, 21 Uhr in der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Und ja, ich stehe in voller, fetter Körperprachtlichkeit on stage. Ja, ich hab dir ja schon mal und gesehen. Wie immer, das Hemd schön bis zum Bauchnabel quasi aufgeknöpft, dass vorne die Brustwolle nur so rauswallt. Ja. Und stehe dann immer mit großen Handtüchern da und wisch mir den Schweiß von der Stirn und zum Schluss wird das Handtuch ins Publikum geworfen. Was immer eine beliebte Aktion ist. Ja, dass jeder mit einem kleinen, fetzen, verschwitzten Handtuch nach Hause gehen kann. So, was hast du jetzt noch eine Frage? Ja. So, was wurden heute Abend eröffnet? So, habe ich dir nicht ganz zugehört, tut mir leid. Nein, jetzt, ja, also dann fliegst du aber wirklich raus. Was wurde heute Abend eröffnet? Diese Buch irgendwas, ne? Oh, nee. Warte, aber meine Frage jetzt erstmal. Ne? Oh, nee, was denn, ja? Ja, hier, Fanny van Dan, wann macht der denn wieder mal was? Der macht irgendwann Ende Oktober in der Volksbühne Liester, stellt sein Buch vor. In der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Warum machst du wieder einen Vortrag denn? Da mach ich Freitag meinen Vortrag, aber da stellt Fanny irgendwann Ende Oktober sein Buch vor. Ah, gut. Mann, Mann, Mann. Und was wurde heute eröffnet? Die... Keine Ahnung. Oh, mein Lieber. Also, nee, ey, echt. Echt, da kann man doch praktisch nur verrückt werden. Oder? Ich sag ja nicht, dass ich normal bin. Tschüss. Bis denn. So, Kinder, das ist jetzt wegen der Buchmesse. Weil, wie ist das, bewegt euch? Ah ja, die Buchmesse. Mensch, halt die Klappe! Jetzt quatscht er auf die Musik. Oh. Ach so, mach ich das selber. Oh, Scheiße. Kinder, klingt jetzt noch ganz harmlos, aber dann echt ab wie Lenins Turnbeutel, du. عليكم عليكم السلام هي لو جينا العنكم ردينا السلام هي سلام عليكم عليكم السلام لو جينا العنكم ردينا السلام سلام عليكم عليكم السلام ورحنا وجينا العنكم ردينا السلام شو جرى لك Kinder, 1A, der Sound, oder? Wenn ja, Fritz genau. In Fürstenwalde, dann 101,5. Fritz Info. Von dem Sender, der die Nachrichten immer 5 Minuten später als alle anderen bringt. Es ist 22.35 Uhr. Als erstes das Wetter. In der Nacht ist es wolkig. Es kann Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad. Morgen ist es meist stark bewölkt und regnerisch bei 17 bis 22 Grad. Die Meldung hat Matthias Kerkhoff nach dem aktuellen Verkehrshinweis. Der Verkehrsservice ist aktuell auf Fritz mit einer Meldung von der A15 Cottbus Richtung Dreieck-Spreewald zwischen Boblitz und Spreewald in beiden Richtungen ein Falschfahrer bitte nicht überholen. A15 Cottbus Richtung Dreieck-Spreewald zwischen Boblitz und dem Dreieck-Spreewald in beiden Richtungen gefahr durch einen Falschfahrer bitte Vorsicht. Das sind die aktuellen Meldungen der Nachrichtenredaktion. In Deutschland fehlen rund 31.000 Ausbildungsplätze. Das sind knapp 11.000 mehr als im Jahr zuvor. Nach offiziellen Angaben liegt das zum großen Teil daran, dass es in diesem Jahr viel mehr Schulabhänger gibt als im Jahr 2003. Bundeswirtschaftsminister Clement sprach von einer Bewährungsprobe für den Ausbildungspakt. Betriebsrat und Gewerkschaft haben ein eigenes Sanierungskonzept für den Karstadt-Konzern vorgelegt. Darin fordern sie eine Vereinbarung über Beschäftigungs- und Standortsicherung. Im Gegenzug sind die Arbeitnehmer bereit, Einschnitte hinzunehmen. Brandenburgs CDU-Chef Schönbohm bleibt Innenminister, das sagte Schönbohm dem RBB. Auch CDU-Wirtschaftsminister Jung-Hans werde im Amt bleiben. Wie die anderen Ministerien besetzt werden, ist noch nicht bekannt. Ministerpräsident Platzek sagte nur, dass die beiden SPD-Minister für Umwelt und Bildung, Birtler und Reiche, die Regierung verlassen. In Berlin sollen demnächst in Schulen, bei der Polizei und der Justiz alle sichtbaren religiösen Symbole weitgehend verschwinden. Der Senat billigte den Entwurf für das sogenannte Neutralitätsgesetz. Der Vorlage muss nun noch das Abgeordnetenhaus zustimmen. Bundeskanzler Schröder hat in Frankfurt am Main die 56. Buchmesse eröffnet. In diesem Jahr steht die arabische Welt im Mittelpunkt. Auf der weltgrößten Buchmesse präsentieren sich bis zum Sonntag Aussteller aus über 100 Ländern. Der Verkehrsservice auf Fritz mit einer Meldung von der A15 in der Wiederholung Cottbus Richtung Dreieck-Spreewald. Zwischen Boblitz und dem Dreieck-Spreewald noch immer Gefahr durch einen Falschfahrer in beiden Richtungen. Und Berlin-Spandau, Stresoplatz, Kreuzung Strelo-Straße wahrscheinlich. Hier sind die Ampeln ausgefallen, ansonsten läuft der Verkehr. Wir wünschen eine gute Fahrt. Fritz, neunst euch die 90er. Nee, Fritz, bringt euch die 90er. Die Fritz 90er Party on the road. Titel, die ihr liebt. Titel, die ihr hasst. Und Titel, von denen ihr nicht mal mehr wisst, dass ihr sie kanntet. Die Fritz 90er Party on the road. Kommenden Samstag ab 22 Uhr in der Diskothek Zeckerin in Zeckerin mit den Fritz-DJs René und Tiber. Die Fritz 90er Party on the road. Die 90er feiern und im Radio meiste Musik. Fritz mit René in Zeckerin. ¡Gracias! صبورك الله الله يا هويدا ليا يا هويدا لي عالسامع Da wissen wir jetzt nicht, ob ich gehustet habe oder ob es jetzt praktisch nochmal so ein arabischer Sinnspruch war, oder? René Zekerin. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, jetzt aber schnell Bleistift und Papier holen und Domenikos Theotokopoulos aufschreiben. Wer nachher nach 0 Uhr, Punkt 0 Uhr, Domenikos Theotokopoulos sagen kann, der hätte dann eine Karte. Für Videoschnipselvortrag am Freitag 8. Oktober, 21 Uhr in der Volksbühne gewonnen. Ab Punkt 0 Uhr kann man einfach hier anrufen, 70 97 110, und muss aber Domenikos Theotokopoulos sagen. Wenn man Domenikos Theotokopoulos sagt, gibt's nicht, wird der Kollege Kerkhoff nochmal genau instruiert. Du hörst zu, oder, Matthias, oder? Du kannst dir jetzt schon mal merken, Domenikos Theotokopoulos. Wer Domenikos Theotokopoulos sagt, fliegt sofort raus. Keine, no chance, no future, null Bock, null Karte. No ticket, no, voll, gleich in den Arsch treten, gleich raus, ey, bist du 16, schwupp, haha, so, ja. Domenikos Theotokopoulos. So. Guten Morgen, lieber Ufen. Wir frieren zu sehr. Wobei ich vom Dialekt her würde ich fast denken, dass irgendwie doch möglicherweise Sachsen-Anhalt irgendwie, also pff, die Existenz von Sachsen-Anhalt durchaus so rein hypothetisch in Betracht gezogen werden könnte. Darum brenne, lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. So, Kinder. Heute ist hier Terror. Festival der schlechten Laune. Ich hab keine Kohle. Das nervt irgendwie alle. Das ist mir alle zu anstrengend hier. Das ist, kann nicht sein, dass ich hier... Hallo! Hey! Ihr da draußen! Kinder! Wo seid ihr? Ruft an! Und sprich bitte ins Mikrofon. Schon so super, super Sounds, oder? Gibt's überhaupt gar nicht. Genau, das gibt's überhaupt nicht. Mensch. Von wem redet der? Das kann wohl ich nur sein, oder? Was meint der wohl? So, mein lieber Freund, du hast jetzt hier angerufen. Ja, und? Ja, hast dir wahrscheinlich hier ein paar flotte, interessante Unterhaltungsminuten versprochen, oder? Nüchter, Festival der schlechten Laune. Ja, ich bin aber keine 60. Na und, ist mir egal. Ja, Dennis, dann kann ich auflegen. Ich kann auch andere Anrufer blöde finden. Man muss nie 16 sein. Ja, du kannst mir auch mal eine Frage beantworten. Ja, kann ich. Ja, du hast mal irgendwann... Ja, muss ich aber nicht. Nee. Da wirst du auch eigentlich für bezahlt, oder nicht? Ja, nee. Nicht dafür, dass ich Fragen beantworte. Ja, ich dachte. Sondern, dass ich so pestmäßig schicke Fragen ins Land setze, dass junge Menschen total bewegt sind. Naja, ich bin dass man so Fragen nicht. Irgendwie sagt, ey Kinder, heute ist wieder Blue Moon. Stellt euch vor, ihr seid schwul. Würdet ihr zugeben? Bam, und dann rufen sie an. Und du? Nee. Ich bin ja nicht. Du kannst ja nicht mit Nee anfangen. Naja, doch. Das ist heute Fernsehen übrigens. Wie ist heute Fernsehen? Das ist Fernsehen. Bin ich jetzt auf Sendung, ja? Ja, du bist auf Sendung, aber das ist heute praktisch Fernsehen. Würde mich ja mal interessieren. Wann wenn man da so alle zukickt jetzt. Genau vier Leute. Da stehen vier vorm Fenster und kicken, wie wenn der Fernseher an wäre. Also, und das Tolle ist, hast du die eben im Hintergrund hecheln gehört? Ja. Hechelt nochmal. Siehst du, genau, so hecheln junge Fernsehen vier Zuschauer. Mehr als Engelke. Auch nicht schlecht, oder? Wer ist Engelke? Ja, genau. Die. So, was für eine Frage hast du denn? Ja, du hast mal in irgendeiner Sendung... Ist genau, genau, habe ich mal. Cindy und Bert eine Version von Paranoid gecovert haben. Jetzt wollte ich mal wissen, ob das eine Verarsche war oder ob das stimmt. Was stimmt? Dass diese Version von Paranoid... Natürlich habe ich Paranoid gemacht. Ach, ehrlich? Ja, logisch. Wo kriegt man denn das? Die ist irgendwie bei Bear Family, bei diesem, bei ist so ein Label, Bear Family, Bear Family, Bärenfamilie, Bear Family. Da ist ein Sampler erschienen, wo die auch drauf sind. Richtig, die alten Cindy und Bert. Cindy und Bert. Ja. Aber die singen ja einen anderen Text. Die singen nicht Paranoid. Nee, die singen ja Hund von Baskerville. Aha. Gibt's so ein spitzen Video. Apropos Video. Das habe ich nämlich schon mehrmals gezeigt in meinem beliebten Videovortrag. Videoschnipselvortrag. Von dem der nächste am nächsten Freitag um 21 Uhr in der Volksbühne zu sehen ist. Was kostet denn der Eintritt, wenn man keine Karte gewinnt? Weil um die Zeit nachher schlafe ich schon. Nee, du bist ja arbeitslos. Da kriegst du ja mäßig studiert. Ich bin arbeitslos. Nee, den wirst du doch wohl bezahlen können. Na, aber mäßig wäre trotzdem nicht schlecht. Naja, ungefähr wie Kino mit Popcorn, ich weiß nicht genau. Naja, dann stell dich da hin und sag, ey, Hartz IV und so machst du, ey, und ich bin aus dem Osten und verstehst du so. Ich bin aus dem Osten, ich war damals bei der SED Kreisleitung für die Arbeiterjugend zuständig und aber heute und dann habe ich noch Ditte versucht und dann habe ich auch noch einen kleinen Laden aufgemacht und dann bin ich ohne Weile Wäsche ausgefahren und jetzt bin ich praktisch arbeitslos. Ich habe aber meinen Ausweis vergessen. Ja. Wenn du so richtig ein bisschen machst du voll die Zonennummer, dann kommst du da mäßig drin. Ja. Naja, und dann kostet es 8, glaube ich, 8 oder 9, ich weiß jetzt ungenau. Naja, das ist ja gerade noch. Aber das schaut mal, sag mal, du stehst doch in Lohn und Brot. Ja, eben, du verdienst dich doch dumm und dämlich. Das kommt dir ja auch zugute, das Geld, nehme ich mal an. Nee, nicht. Ach so, das ist auch schade. Nee, dann lasse den Berliner Haushalt. Ja, naja, weiß ich jetzt auch nicht. Ja. Also ich meine, ich krieg mein Geld, wenn der Laden voll ist, ich krieg mein Geld, wenn der Laden leer ist. Ach so, ja, dann macht das also nicht, dann kann ich ja auch ermäßig. Ich dachte, dann, nee, mach hier hin, mach voll die Zonendrüsennummer und so. Sag, du bist Montagsdemonstrant und so, ja? Ja, das geht, ja. Das geht, da haben die bei der Volksbühne Verständnis für. Ja, genau. Mach voll die Zonen, das ist ja super. Stimmt, muss ich mal entsprechend anziehen. Zieh mal am besten an. Dann nehme ich noch Plastiktaschen aus Dederon, muss ich nochmal da irgendwie. Ja, du so ein Einkaufsbeutel, genau. Ja. Der ist jetzt, Plastiktüte macht das eigentlich auch. Plastiktüte ist auch super. Genau, und noch eine Packung. Dann trittst du so total ausgetretene Botten, musst du irgendwie anziehen. Ja. Das sieht dann auch nochmal zonenmäßig aus. Und wenn du noch so ein Ceausescu-Mützchen, trotzdem ist jetzt zwar zu warm, aber weißt du, wie so ein Schiffchen, so ein, wird man nur bei der Armee, aber so quasi aus so einem Fellimitat. Ja, wie heißt so ein Cappy aus Fellimitat? Ja. Das ein bisschen aussieht wie der Mann von der Alten von Ceausescu, wie der Mann von Elena Ceausescu. Ja. Dann hast du da voll gepunktet. Genau. Dann kann ja gar nichts passieren. Dann winken die dich wahrscheinlich durch. So, ja. Dann kann ich auch eine Packung Karo noch einstecken. Oder F6 oder Kabinett. Daran erkennt man dann auch eher die Ostler. Ja. F6 Kabinett. Ja, die sind aber nicht gut. Karo sind besser. Karo. Nee, was auch gut ist so praktisch so Aldi-Zigaretten. Die sehen auch gut aus. Ja, Golden American raucht der Ostler gerne. Ja. Gibt's die noch? Golden American. Die sind nur spitze. Was bist du eigentlich vom Beruf? Icke. Ja. Vom Beruf Fahrradkurier. Fahrradkurier? Ja. Boah. Ja. Na, da verdient man sich doch auch dumm und dämlich. Ja, nee. Ohne mehr? Ach, alles. Aber super. Früher hast du dumm und dämlich verdient, oder? Du hast ja wahrscheinlich auch ein Häuschen da unten in Italien. Nee, gleich wahrscheinlich, gleich bei hier Joschka und Chili um die Ecke. Nee. In der Toskana. Nee. Natürlich, die waren dann in den 70ern so billig. Ja, in den 70ern. Oder 18. So, ich mach die. Na, wie alt bist du denn? Ich 45. 45? Na, siehst du, da warst du dann in 18, warst du doch schon in Saft und Fleisch und wahrscheinlich beim öffentlichen Dienst beschäftigt. Nee. Da hat man sich doch gleich nach Toskana ein Häuschen gekauft. Wenn ich damals beim öffentlichen Dienst gewesen wäre, weg da jetzt auch noch. Na, was denn? Hast du damals Punk gemacht oder warst du bei der RAF, dass deine Rente jetzt so scheiße ist? Nee, nach oh, Punk nicht. Ja, Punk schon eher. Punk, ja, aber RAF nicht. Nee, RAF nicht, nee. Aber ja, Punk. Ich meine, wer irgendwie Fahrradkurier ist, der war doch entweder RAF, 2. Juni, oder Kommunistischer Bund Westdeutschlands, oder eben Punk. Nee, ja, ich war Punk. Was denn für ein Punk? Naja, so richtig Kreuzberg. Boah, echt? Ja, so richtig Kreuzberg. Wie hieß denn eure Gruppe? Unsere was für eure Gruppe? So, wir waren ein loser Zusammenschluss. Loser Zusammenschluss? Ja. Hast du denn die Gitarre noch da? Was hast du da gespielt? Nee, ich hab da überhaupt keine Musik gemacht. Ach, Alter, das ist ja... Ach, du hast nur echt nur so rumgesessen? Ich hab mit so Nietenarmband und Hund und einer Bierflasche? Na, so in etwa, ja. Mein lieber Scholli. Nicht, aber Bierflasche. Warum bist du denn dann da jetzt nicht am Dings da, an der, wie heißt denn das, da Wilhelmstraße-Ecke, Dings da, Scheibenwischer geworden? Nee. Wieso denn? Das ist doch unsuper. Praktisch ein Aufstieg. Ja, sozusagen. Ja, nee, das ist ja auch kein Scheibenwischer. Ja, Scheibenwischer mit Dieter Hildebrand. Nee. Nein, nicht mit Dieter Hildebrand. Ja, doch, sondern, nee, wenn man aber da immer im Auto steht. Ja, ja, ich sehe die auch immer. Die da oder? Die was machen die bei dir beim Fahrrad? Machen die auch was? Bieten die da auch Dienstleistungen an? Nee. Nee, tun sie nicht. Nee. Tun sie nicht. Fahr ich auch in der Regel vorbei. Fahrradkurier. Ja. Da verdient man doch bestimmt fünfstellig im Monat. Nee. Wieso denn? Ich habe auch schon überlegt, ob ich Fahrrad, aber ich bin so schlecht. Die Bandscheibe erstens und dann bin ich so schlecht auf der Oberschenkelmuskulatur. Das würde ich auch keinem mehr empfehlen. Das ist alles schlechter geworden. Ist schlechter geworden, oder? Ja, ist alles, schlechter geworden. Ist überhaupt alles. Ist irgendwas besser geworden? Nee. Nee. Mit Radioprogramm ein bisschen am Dienstagabend. Ja, das geht aber gerade noch so durch. Ansonsten gerade so. Auch nicht da. Ja, naja, recht tust du dran. Weil die Musik ist mir da zu komisch alles. Genau, oder? Was will man denn hören, unsere Menschen? So was hier. Oder ist das spitze? So was wie neulich, so Crossroads, so Cream, so, das geht schon her. Cream. Ja. Na, Cream kann ich dir vorspielen bis zum Abwinken, ist aber auch uncool. Ja, oder was anderes. Nee, ist ja gut. Also Cream finde ich auch, ist ja echt eine Spitzenband. Ja, Cream ist ja echt super, oder? Ja, ja, die kennen die 16-Jährigen wahrscheinlich. Kennen die alle ja nicht, überhaupt ja nicht. Nee, nee, die denken dann irgendwie gleich an so irgendwie, also eben Hautsachen und so was. Ja, wie ist denn der Feuchtigkeitsfaktor da von Cream, die du so dufte findest? Naja, so ist es, ey. Müssen wir uns, aber ich meine, damit müssen wir leben. Ja, die sollen ja nochmal unsere Rente bezahlen, die Arschlöcher. Ja, da sehe ich ja dann schwarz. Ja, da sehe ich aber, oh, ganz schwarz. Da sehe ich ja völlig schwarz. Da sehe ich ja total schwarz. Da kann ich mir ja gleich am besten. Da können wir uns doch die Kugel geben, wenn wir 60 sind oder 65, oder? So in etwa, ja. Oder? Also sagen wir mal noch eben mal so lange noch die 3 Tage, die der Kühlschrank noch hergibt, ja. Irgendwie verprassen und verleben und dann aber erschießen. Ja. Wenn man sich jetzt hier auf unsere 16-Jährigen verlassen sollte. Wobei, ich möchte heute auch nicht mehr so 16 sein. Also nee, ich auch nicht. Oh. Noch nein, weniger Perspektiven wie das ich. Das war doch damals schon scheiße, aber heute ist doch ganz bitter, oder? Ja, also ich will auf dich nicht. Aber heute hat es den Vorteil, man merkt's nicht. Ja, das stimmt. Früher hat man noch als 16-Jähriger gewusst, dass es scheiße ist. Aber heute denken sie, das ist so, ist super, kann ja nicht anders sein. Ja, nee, da hat man noch irgendwie mehr Perspektiven, ja. Genau, 16-Jähriger, hört mal zu, schreibt euch das hier alle mit. Ja. Aber richtig. Da gab's auch noch mehr Subventionen allgemein. Und genau, so auch, Subventionen. Berlin-Zulage. Gerade in West-Berlin, aber Berlin-Zulage. Naja, war ja im Osten nicht so die. Berlin-Zulage war ja da nicht so. Ja, nee, aber Intershops war das. Ja, aber das nutzt da einem ja ohne, wenn man kein Westgeld hatte. Ja, stimmt ja auch, ja. Ich meine, man konnte mal hier kicken gehen und riechen. Ja. Ach, das hat ja so toll nach Westen gerochen, der Intershop. Ja. Ja, so etwas schlichtere Gemüter sind ja hinter den Tresen gesprungen und haben um Asyl gebeten. Hat ja wieder gelohnt, der Arno. Ja, hat auch nichts geholfen. Ja, ja, so ist es. Ich weiß nicht, wer dieser komische Grieche da ist, da dein. Weißt du nicht? Nee, Otto Rehhagel vielleicht. Nein, nicht Otto Rehhagel. Nee. Domenikos Theotokopoulos. Das wäre so ein Künstler, ne? Aber dann ruf mal nach genau um 0 Uhr an. Ja, vielleicht gewinnst du auch so eine Karte? Ja. Und ansonsten musst du eben da Eintritt zahlen, aber du weißt ja, du machst da voll die Zonennummer und dann wirst du durchgewunken. Ja, das haut schon hin. Vielleicht schon Hintereingang irgendwie. Oder naja, das weiß ich jetzt nicht so genau. Hintereingang weiß ich jetzt nicht so genau. Ich werd mal da ein bisschen rumtreiben. Ja, mach da mal ein bisschen schlau. Werd mal schleich mal ein bisschen wie die Katze um heißen Brei und dann kicke mal, wo da rein geht und ob ich vielleicht ein Fenster offen ist. Ja, mir fällt da nämlich schon gerade was ein. Genau, okay, danke für den Anruf. Ja, alles klar, ich wünsche dir auch was. Genau, hast du eigentlich eine Frage gehabt oder wolltest du was Bestimmtes sagen? Wir sind jetzt ja nicht zu dir selbst gekommen. Ich wollte mal sehen, ob ich durchkomme mit dieser Cindy und Bert-Geschichte. Ach so, genau, Cindy und Bert, hat dir beantwortet. Genau, Lokomotive Kreuzberg, kannst du ja auch nochmal spielen, oder? Ach, natürlich. Das ist doch was Schickes. Genau, Lokomotive Kreuzberg. Ewig nicht gehört, ja, das war, da kam mir wieder noch mehr. Muss ich sogar mal kicken, vielleicht habe, wenn wir Glück haben, habe ich's bei. Ja. Warte mal, bleib mal dran. Bleib mal hier. Meine schönen, selbstgebrannten CDs. Ah, ich glaube, hier ist es nicht dabei, oder? Ah, das wäre natürlich auch. Ah, das würde jetzt aber auch sitzen, wa? Ich könnte ein Kommunist wohl sein. Ja, genau. Genau! Oder das haut doch rin. Das hab ich nicht. Oder Mensch Meier von Tonstein Scherben. Mensch Meier kam nicht. Oh, Hühne, Saline. Zahlen Sie. Ja, nee, halt jetzt Uni hier. Ja, können wir das machen. Ja. Okay, vielen Dank für deinen Anruf. Alles klar, ich wünsche dir was. Tschüssikowski! Ja, tschüssi. Ciao. Tschö, bis bald. Tschö mit Ö. كبير مش العين العين بدل القاتل مجا احنا العرب يا زين يا زين خالق مال السيوف ارمي بير مش العين العين بدل القاتل Zone. Guten Morgen, lieber Ofen, wir frieren zu sehr. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Damit muss aufgeräumt werden. So, Kinder. Ha! Ha! Darum brenne lieber Ofen, dann frieren wir nicht mehr. So kann nicht jemand mal die Frage beantworten, wer Domenikos hier so Gopulus ist. Hallo. Ha. Ha. Ich weiß es. Der Nein, glaube ich nicht. El Greco. Wer bist du denn? Das willst du ja wissen, wa? Nee, will ich überhaupt gar nicht wissen. Interessiert mich nicht. Du bist 16. Pass mal auf. Du bist 16. Du bist 16. Du bist 16. Du bist 16. Hau ab, du bist 16. Stimmt, oder? Was? Na, El Greco! Ja, doch! Reicht mir! Ist ja gut! Weiter! Hau mal, gib da nicht so an, ja! Hä? Mann, jetzt gib da an wie eine Tüte Mücken! Wie bitte? Ja, Mensch, cool! Ja, Spaß, mach ich selber! Na, was soll ich jetzt machen? Klappe halten! Na ja, nur sag mir, wie ich da rankomme! Woran? Na, die Karte! Na, indem du um... Na, direkt um 0 Uhr! Na, was heißt denn 0 Uhr? Ich hab gerade eingeschaltet hier. Ich dachte, Mensch, ich bin Bildungsmensch, guck da an. Ja, Bildungsmensch, jetzt hau nicht so. Jetzt gib nicht so an die Tüte mit. Ruf. Ich hab den zweiten Tag heute, Herr Träger. Hey, bist du da? Ja! Gut, alles klar, alles klar. Ey, erstmal coole Grüße, ich muss das mal machen. Ja, genau. Was willst du? Nein, hör doch mal auf! Alles klar, tschüss. Was? Ja, ich muss das letzte noch grüßen. Okay, jetzt können wir weitermachen. Scheiß drauf. Ja. Okay. Also, was willst du wissen? Mann. Wissen, ne? Nee, ich will ja nicht wissen. Ja, nein, klar. Rein, nee, ich will mal wissen, warum ich hier diese Musik spiele. Nein, wie? Das kann ich nicht sagen. Na, warum denn? Na, sag doch mal. Was soll ich denn sagen? Na, warum ich die Musik spiele? Na, weil cool ist. Egal. Na, natürlich ist die cool. Genau. Ja, dann sag ich doch. Super. Du bist ein Intellektueller. Mein Lieber, du bist ja so irre, scheiße, cool, ist ja unglaublich. Krass, oder, Kutner? Oh, irre, wie alt bist du denn? Ey, ich bin 12, ich bin 12. Anatomie. Was studierst du denn? Ey, Mann, ich freue mich, du bist ja nicht so. Was studierst du denn? Du bist ein Abi, zweite Mal, hä? Was studierst du denn? Ich studiere alles mit Leben, ich bin Zivildienstleister. Was machst du? Kiwi, ich esse ja ein Kiwi, verstehst du? Kiwi, das ist das lateinische Wort für Burger. Zivi ist Kiwi? Genau, das ist Zivi mit C und mit K. Mal sag mal, ich kann mich ja kaum trennen von dir. Wir sollten den Abend hier heute miteinander verbringen, oder? Ich sitze da ohne. Ich hab keine Kohle. Was? Ja, das ist ein Bitter wieder mit dem Ofen hier. Hey, boah, so ganz kalt. Wunderbar, wunderbar. Frag den Bagger nach Kohle. Wunderbar. Im Tal, hinterm Wald. Na, ich esse jetzt mein Zwiebelbrötchen erstmal. Oh, lecker, Alter. Ah, Zwiebelbrötchen. Boah, mir läuft das Wasser im Mund zusammen. Oh, Alter, zusammen. Nein, das ist ja unglaublich. Doch, glaube ich gerne. Hammer, wa? Das ist ein Vollschutz zu sehen, oder? Du hörst den Radio, kannst du hören. Der ist doch verrückt, oder? Wie bitte? Du hörst den Radio und kannst den gestern Telefon hören. Das ist doch verrückt. Ja! Ey, könnt ihr meine Eltern sagen, ey, ich bin im Radio, aber die kenne ich ja sowieso nicht. Also jetzt kennen sie dich schon wahrscheinlich, aber. Deine Eltern kennen dich? Nee, deine Eltern kennen mich oder andersrum hoffe ich. Ach so, wie denn? Müssen wir mal sehen, verschwitzt oder so. Deine Eltern, meine Eltern kennen dich? Na, wie kann das sein? Deine Eltern kennen mich? Ey, wie kann das sein? Echt? Ja! Meinst du? Ey, Junge, zeig dir. Deine Eltern ja, kennen mich? Wo bist du denn damals, von 1985? Wo, was, wo? In Kreuzberg, na, wisst ihr, wir haben Daten gegeben. Kreuzberg, Kreuzberg, hör auf! Ey, das wisst ihr nicht mehr? Nein, stimmt doch nicht. Na, wie ist denn das? Na, hier da. Hast du recht. Das ist doch wieder DJ Knopfkasten hier, Stefan. Ah, eine Spitzenplatte, oder? Aber hart, Alter. Die alles ab, alles aus dem Internet. Alles Internet, nur Internet. Ey, krass. Wie ist denn müdlich bei dir so? Hast du einen Chefsessel so gemütlich, so Starface-mäßig so? Ach. Nee. Was? Stabsfeld-mäßig? Starface. Mann, hier, hinter am Niederlässel auf Schwarz oder so, wie sieht man hier? Starfield! Wovon sprichst du? Von Scarface. Scarface, Icke? Na, weiß ich doch nicht. Wieso denn? Na, kann doch sein, ich bin doch in der Stuhl aus dir. Bin ich Dipken, oder was? So, wieso sieht denn der Stuhl Scarface mit? Weißt du, was Scarface heißt? Ja, das heißt, hübscher Mann. Nee, da ist ein Typen, der heißt ein Rapper, der heißt Namenmann. Das darf man nicht sagen. Ja, na, genau, Namengesicht, Scarface. Ich doch nicht. Na, weiß ich doch nicht. Kenn ich doch nicht. Ich kann mich doch rasieren. Ich hab schon 15 Bilder von dir mal, die kann mir mal so zu dir vorstellen. Nein, dann kommst du mal schön hierher. Draußen stehen vier junge Menschen vor dem Fenster, machen Fernsehen aus der Sendung. Ist doch spitze. Okay. Ich hab vier Zuschauer, ist doch unglaublich, oder? Aber hart, oder? Hammer. So, wo hast du die Lache her? Hast du mal gehört, drei Fragezeichen, Folge 13? Die nee. Drei Fragezeichen, lachende Schatten. Aber hart, Alter, mein Liebling. Sag mal, nur irre. Du hast deine Stimme nicht gealtert. Der ist schon 50 Jahre alt. Also, das mit 16 ist unglaublich. Hammer, oder? Ja. Tja, ihr müdliche Dinge, Alter. Was hast du denn jetzt gewusst mit El Greco? Was sagst du? Woher du die gewusst hast? Naja, das weiß man noch so ein bisschen. Stimmt ey. Überhaupt gar nicht. Ich hab doch keinen guten Leistungskurs und Quatsch gemacht, aber ich hab natürlich, das soll ich doch nicht verraten, sag mal. Na, du sag doch mal. Na, warum denn? Na, warum denn nicht? Na, du sag doch mal. Nein, ja nicht. Ich hab mir so ein scheiß Buch gekauft. Na, super, lass dir das, was? Das heißt Genierätsel und dann fängt's an, Teil 1. Triviales Warmlauftest. Aha. Triviales Warmlauftest. Und die erste Frage heißt, Domenikos Theotokopoulos ist besser bekannt unter einem anderen Namen. Richtig. Welcher ist es? Richtig. Ja, scheiße, ich hab Beil rausgeholt und im Buch zerhackt. Sehr wunderbar. Ist eine Frechheit. Hast du am Hamburger Bahnhof da irgendwie so? Nee, ja, nicht. Ja, nee. Soll ich dir sagen, in Kreuzberg. Hammer. In deinem Kreuzberg. Schon wieder auf dem Kölner da, ja, auf der Schädelstätte. Nee, ja nicht. Da in der NGBK da unten. Wie heißt denn der Laden da? Oranien, also richtig volle Pulle Oranienstraße. Elfgold. Hab mir ein Kopftuch umgebunden, um die Luft zu fallen. Weiß gut, ja. Ja, nicht schlecht, oder? Also aussieht, als ob du Zahnschmerzen hast. Ah, ja, super. Gut, ey. Ah. Ey, das ist so cool. Ist das teuer für mich hier, so eine Scheibe? Nee, was ist teuer? Na, hier anzurufen. Nein, das ist doch nicht teuer. Ich hab nicht mal 0,58 vorher gewählt. Ach ja. Ach so, rufst du mit Handy an? Nö. Naja, dann ist da überhaupt Speckbillig. Na wunderbar. Mann, das ist ja, du rufst den Speckgürtel an, das war genial. Scheiße, das kotzt mich an. Das ist ein blöder 21-jähriger Zivi. Scheiße. Weißt, wer Domenikos Theotokopoulos ist? So eine Facke, Alter. Genau. Hast du mein Wortspiel überhaupt verstanden, was ich vorher gesagt habe? Nee, was hast du für ein Wortspiel gemacht? Das Begräbnis des Grafen von? Das Begräbnis des Grafen von, na? Orgas muss man gesehen haben. Der richtige Titel heißt Begräbnis des Grafen von Orgas. Ja, ne? Was für ein Titel heißt so? Na, das ist das berühmteste Bild von ihm. Ach so? Ja, kennst du es nicht? Ach super! Jetzt ja! Muss man gesehen haben. Genau, sag ich. Genau, doch. Mein Lieber. Ja. Lexikon, Seite 230. Ja. Cool. Kennst du, wie ich Tiersodomie? Tiersodomie. Wie ich Tiersodomie? Ja, der hat gehört, der hat schon einen guten Schriftsteller gehört. Ein Spitzenwortspiel. Ja, das ist gut. Er kann mal so andere Dinge. Ich kann mal eins machen, dass ich von Typen jetzt gerade mithört. Das sag ich einfach. Du musst mal beißen jetzt. Sag mal eine Hip-Hop-Sprache so. Ich setze mich in Karies wie. Nee, andersrum. Scheiß verkackt. Ich setze mich in Szene wie Karies. Oh, nicht schlecht. Nicht übel, oder? Nicht übel. Oder ich helfe dir auf die Sprünge wie eine Trittmühle. Ich beite auch schon wieder. Ach, scheiße. Na ja, das geht so. Ja, aber ich setze mich in Szene wie Karius, ist eigentlich, finde ich gar nicht so schlecht. Der fand ich echt ernst edel. Der hat er mal eingebaut irgendwie im Hook so. Ich dachte, man, nicht schlecht. Ja. Also der rappt so ein bisschen, er ist so hip-hop. Bist du auch? Machst du so halt auch? Ja, ich auch ein bisschen, ja. Ach, das war ehrlich? Ja, mach mal. Okay, pass auf, Alter. Was ist denn Dönne-Text oder mehr so Knowledge-Kacke oder sowas? Knowledge-Kacke. Okay, Alter, warte mal, ich muss mal da hinten gehen. Meine Eltern kommen jetzt, die wissen ja nicht, wer du bist. Ich muss mal erst kurz. Wieso wissen die nicht? Sollen die mich, die lernen mich mal kennen, deine Eltern. Was? Gib die mal schön mal her. Okay, warte mal. Willst du mal meine Mutti sprechen? Achso, wie heißt du denn überhaupt? Ich heiße Martin. Martin, ja. Ja. Okay, pass auf, ich geh mal jetzt kurz, jetzt muss ich mich mal irgendwie zurückziehen hier. Warte mal jetzt kurz. Ich geh mal in mein kleines Kammerchen. Wo sind denn deine Eltern eigentlich? Na, die sind jetzt gerade, laufen hier gerade durch den Kammer. Achso, ich dachte, du wolltest mir die mal geben. Nein, die haben jetzt gerade zu tun, nee. Kannst du den Radio hören? Wieso? Dann liebst du mir die mal und dann unterhalte ich mich mal kurz ein bisschen. Naja, Mann, die sind ja, wer du bist jetzt. Warte mal. Nein, du, ich mach mal kurz deine Eltern, du sagst deine Eltern, die sollen ein bisschen Radio hören und dann unterhalte ich mich ein bisschen mal. Ganz ruhig. Ja, ich bin jetzt gerade im Radio, Fritz, ihr könnt mich hören, wenn ihr wollt. Ich bin wirklich im Radio. Ja, im Radio. Sag nicht, Fritz. Ja, im Radio. Okay, ja, okay. Jetzt kriegst du mal jetzt live geboten, okay? Ja, hallo, wo ist denn deine Mutti? Was ist denn Knowledge Text oder was anderes? Gib mal, wo ist denn deine Mutti jetzt? Die ist nicht da. Mensch, warum denn nicht? Ich denke, die ist eben durchs Zimmer gegangen, deine Mutti. Nein, die will das aber nicht, Mann. Die will das. Deine Mutti. Mensch, das wäre doch mal toll, wenn du deine Mutti mal im Radio hörst. Ja, ne, kann ich nicht. Nee, Mann, das ist so, die ist ambitiert und so. Nee, nein, ich bin doch nicht. Ich bin doch nett. Ach nee, das kann ich nicht. Doch, nein, ich bin doch nicht. Ich mach doch nichts Böses. Ich mach doch nichts Böses. Also, nee, das durfte ich sowieso nicht. Kennst du das? Die hat das nicht so, wie ich gerade anrufe, weil da. Ich will doch mal deine Mutti kurz. Nee. Ich hab doch vorhin auch schon mal eine Mutti gehabt. Für den nicht da. Das war doch vorhin auch eine Mutti. Wer? Na, vorhin war eine Mutti. Deine? Die hat mit. Nein, nicht meine. Die Mutti von einem 16-Jährigen. Die war 56 und hat ihn den 16-Jährigen mit 40 gekriegt. Da hat er gerade geduscht. Das dritte Kind. Echt, okay? Ja. Das war ja nicht. Ja, 56 und ein 16-Jähriger Sohn. Der hat mit 40 nochmal. Und ich habe gesagt, war das nicht ein bisschen scheiße? Da dachte man nicht, dass man da aus dem Gröbsten raus ist. Nee, war ein Wunschkind. Ja, das ist schön. Ja, na klar, super. Wunderbar. Ja, da wollte ich mich natürlich auch nicht, überhaupt nicht drüber lustig machen. Ja. Nee, mach ich ja auch nicht. Na, ist ja gut, ja. Ja, da hast du recht, das ist eine gute Sache. Genau, wo ist denn deine Mutti eigentlich? Wo ist denn deine Mutti? Ich kenne ja nicht mal den Sender, Mensch. Ist doch egal, mach doch nichts. Welchen Sender kennt deine Mutti? Na, so 100,1. Welche 100,6? Ja, zum Beispiel. Nein, dann sag ich. Das ist das Ding, was man mal so nebenbei hört. Kennst du so einen Moderator von, wie heißen die bei 100,6? Keine Ahnung, Kai Pflaume und wie sieht man das? Nein, dann sag ich, ich bin Kai Pflaume. Nee, das kannst du nicht machen. Natürlich kannst du sagen, ich ist Kai Pflaume von 100,6. Quatsch. Nee, dann muss ich ehrlich sein. Darfst aber nicht lügen. Naja, ich bin ja auch ein Stück weit, bin ich auch Kai Pflaume. Du bist ein Pflaume. Ja, natürlich, ich hab eine Menge Leute, die da sagen, ey, guck mal, du Pflaume und so. Von daher kann ich sagen, ich bin Pflaume von 100,6. Nee. Das ist doch 100, in Berlin ist 102,6, oder? 100,6. Irgendwie weit, ja. Das ist nicht gelungen. Ich bin eine Pflaume und 106. Warte mal, okay, dann mach ich mal so einen Soundtest jetzt, okay? Pass auf, ich mach jetzt mal lauter das Radio und dann werden mich meine Eltern jetzt gleich hören, okay? Warte mal. Okay, bist du da? Ja. Okay, alle wach. Warte mal, bleib mal dran. Ja. Okay. Mutti, sag ich dir wirklich mal ganz kurz, was zeigen wird erschrecklich. Bitte. Man hat doch jetzt noch hier. Hallo! Zurück, jetzt kann ich nicht machen. Hallo, das ist eine Durchsage für alle Eltern von Kindern, die Martin heißen. Ich ruf dich nachher nochmal an, okay? Wie? Ich ruf dich nachher nochmal an. Ja, ruf mal nachher nochmal an. Ja, ruf mal nachher nochmal an. Nein, du bleibst aber dran jetzt. Was? Du musst ja dranbleiben. Wieso denn? Ich denke, du rufst nachher nochmal an. Nee, ich will jetzt noch einen Text machen. Na, ach so, mach mal. Willst du machen? Okay. Knowledge-Scheiße. Knowledge-Scheiße, okay, scheiße. Ja. Okay. Wovon handelt die Knowledge-Scheiße? Ach, wie sie gesagt, vor 4 Jahren mal in Dresden geschrieben, wie sie mal die ganze Nacht durchgeschrieben, so. Aber so, das ist so, mein Reimkonzept ist so, ich mach mehrere Silben aufeinander reimen, so, weißt du? Ja. Also nicht Baum auf Traum, ich mach zum Beispiel Heimchen Kohl und Reinickendorf. Reimt sich nicht wahr? Warte mal. Cool. Okay, bist du dabei? Ja. Okay, alles klar. Mit Song der Liebe für den Fall der tolerierten Rübezahl bekommen Sie gebührenfrei von den vielen Grümeleien so vorne bis müdet, weil die Standhaftigkeit dieses selbsternannten Masters einen Sandkasten treibt, wie die Eltern fanden, tja, was eigentlich umbringt, macht mich hart. Schön, dass ich ein wenig zögerlich bei täglich viele Völker wandern lasse. Bei gelungenen Nachmittag kreise ich um wie ein Stacheldraht, meist mit 180 Grad, das heißt im Grunde lasse ich das, wenn man es nie am Ziel, ich denke aus Zeitgründen, wenn andere dieses Spiel bestimmt auch scheiße finden. Ich meine, Sisyphus aber die Seitenkisten super leicht malerisch, wie ich auf dem Berg zu heben, glaube ich gern. Nur wegen sauberer Umgebung nehmen Sie Ihre Maske ab, weil hier spiele ich Sie mal, das ist kredibil. Hallo, kann ich dir mal? Zahn, ziemlich viel der Blas ist dran. Ihr wundert euch nicht, wie kommt es natürlich besonders häufig Masters Physiokonomie in jeder Zeit zu spielen im Vordergrund im Bild war. Sag mal, bin ich zu verliebt, gestehst mal eigentlich liebe Rosamunde Pilcher, der melancholisch angehauchte Kopfkolleten, wenn das so die ganze Knorpel ausgebeuteten Sprechblasen und heute Gefecht starten mit dem Visuren betosen, denn du kein Affenjahr und der Nachbarn dran machst. Bitte hörst du gut zu, wenn du das Geknister kennst, denn du sprichst dann Mr. Finch. Mann, ich wollte hier gerade mal so ein Dings drunter legen. Wie oder was? Naja, Art, ja? Ja, lass du mal da darauf, kannst du mal hier auf den? Zeig mal. Ach so, na, oder machen wir den hier vielleicht? Yeah, yeah, okay, alles klar. Na yeah. Los, hörst du? Dann machen wir jetzt. Mach, okay, alles klar. Okay, yeah, yeah, yeah. Ja, Mann, ich bin so dünn, ich nehme heute Abend meistens 40 Pfund ab, denn ich bin heute Abend live im Radio bei Jürgen Kuttner. Ich höre, ich bin in der Volksbühne, ich will heute Abend heute die ganzen Toys bügeln, ja, ich stehe die ganze Zeit rum mit Affenpass und Teddy nach Boston, Mann. Ich bin schwer wie Kartoffelsack, sitze die unter meinem Zimmer irgendwo in Pankow. Ich bin der Typ, der ist der Blutter Flo in Tanzio. Und Kuttner, der steht irgendwo in, wo ist denn der, in Pankow oder, nee, wo ist denn der überhaupt, wo ist dein Studio? In Babelsberg. Okay, alles klar. Ja, Mann, habe ich nämlich angemerkt, der Studio ist in Babelsberg, nicht in Wartenberg. Ja, auf immer warte ich die ganze Zeit, ich bin aus wie ein Gartenzwerg. Ich werde bei irgendwelchen Scheiße, die gerade in den Sinn kommt. Ich bin der Typ, du machst überhaupt keinen Windpop. Nein, ich lese die Bühne Kasamata von Dostoevsky. Bei mir gibt's heute Abend Ost- und Westkrieg. Ja, Mann, ich bin so derbe drauf, ich kann irgendwelche Scheiße von Heine zitieren. Ist mir ganz egal. Ich gebe dir einen kleine Gewiere, ich krieg einen Tritt in die Niere, du willst dich diminuieren, weil vieles zu viel ist. Ich komme hier ran und will einfach nur die Kutte zu. Keine Ahnung, ich lese Seneca. Ich gehe nicht klar, genau wie Peter Handke habe ich in der Volksbühne. Nein, habe ich den Berliner Ensemble gesehen und zwar Untergrundblues. Aber habe ich gar nicht gesehen, ich bin nicht reingekommen, selbst der Wolf hier an. Ich gehe euch nicht an, aber jetzt höre ich auf mit dem Scheiß. Ich bin der Typ, der ist verwirrt und der ist jetzt draußen. Und ich meine, hier, ich gebe dir Grüße an dich und deine Kein zu singen. Denn ich bleibe und rap. Peace. Super. Hammer, krass, oder? Scheiße, ja, der Text. Aber egal. Der Text war ganz okay, aber die Musik war spitze. Musik musst du haben, danke. Oder? Hey, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir auch, alle Jude. Und okay. Ey, was ist mit der Karte jetzt? Naja, nicht. Ab 0 Uhr wird einfach zufällig mäßig verlost. Okay. Du musst um Punkt 0 Uhr nochmal anrufen. Ja, dann super. Und dann musst du sagen, Domenikos Theotokopoulos. Der hat es gebracht jetzt. Aber cool, ja, aber war ein schönes Gespräch. Ich muss sagen, hat echt Bock gemacht, auf jeden Fall. Oder? Ja, nur, dass ich jetzt deine Mutti nicht kennengelernt habe. Ja, das ist der Beine. Ich ruf nochmal an, ich versuch's nochmal. Ja, okay. Alter, ich hab dich lieb. Ja, ich dich aber hoch. Mach's gut, bis zum Abwinken. Ciao, Tschüssikowski. Mach's gut. طبل غني لي وعالحب حكاية احكي لي طبل غني لي عالحب حكاية احكي لي دخلك ضل مقابلي ولبيني بالآخرة على هورا الهورا الهوارة هورا الهورا الهوارة عالسلاحك وطير وتشم الوارد بكير ملي عالسلاحك وطير Da sind jetzt, ich habe ja gesagt, das ist heute eine Fernsehsendung, vier Zuschauer. Die vier Zuschauer halt jetzt hier ins Studio geladen. Junge, desorientierte, verwahrloste, von ihren Eltern vernachlässigte Kinder. Wie heißt ihr überhaupt? Max. Weiter. Henrik. Felix. Und Ben. Genau. und die haben jetzt hier vom Fenster rumgelungert und ihr sagt, Mann, ey, immer nur Radio hören ist auch blöde. Ja. Machen wir Fernsehen draus und kickt euch jetzt hier die schöne Sendung an, oder? So ist es. Ist auch sehr interessant. Genau. Sind von mir aufgefordert worden, vor einer halben Stunde, die nächste halbe Stunde total genau hinzuschauen. Was wir getan haben. Hoffe ich. Um jetzt Kunde davon zu geben, was zu sehen ist, wenn man Radio guckt. So, und jetzt würde ich euch mal der Reihe nach abfragen, was euch denn so aufgefallen ist, was man nicht vermuten würde, dass man es sehen könnte, wenn man die Sendung nur so hörte. Hahaha, eine schwierige Frage. Stehen Sie da? Offensichtlich können Sie es mir sowieso gefallen, mit dem thematischen Schwerpunkt der Frankfurter Buchmesse auch nicht allzu viel anfangen. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt eine Frage gestellt, die ich jetzt von euch darum brenne, liebe Ofen, sofort beantwortet wissen möchte. So, na, was habt ihr denn nur gesehen? Da lungert ihr draußen auf dem Bordsteig rum, schaut hier ins warme, hell erleuchtete Studio, habt die Aufforderung, eine halbe Stunde genau hinzuschauen. Und jetzt will ich mal wissen, was ihr gesehen habt. Ja, also als erstes konnten wir beobachten, dass Kuttner sehr emotional dabei ist. Das hört man aber auch. Ja, okay, hört man auch, aber er bewegt sich auch dazu. Und wie sieht das aus? Wunderbar Tanzschritte. Genau. Vielleicht könnt ihr das mal ein bisschen präziser machen. Wir sind hier im Radio, die Leute können es ja nicht sehen. Genau darum seid ihr, kündet ihr jetzt, ihr seid die vier Sehenden in einem Volk von Blinden. Also ich könnte das und so müsst dem jetzt erklären, was zu sehen ist. Los, also wir von links durch. 1, 2, 3, 4. Jeder muss hier was erzählen. Na, er macht immer so einen Schritt zurück oder zwei Schritte zurück, immer wenn er so einen Höhepunkt in der Stimme hat. Also das klingt ja super attraktiv. Da denkt man ja, da muss man jetzt hierher fahren und sich das ankicken. Ja, könnt ihr nicht ein bisschen irgendwie wirksamer verkaufen, also so ein bisschen marketingmäßig, dass man denkt, boah, wenn man das nicht gesehen hat, dann hat man die Welt verschlafen? Erzählen? Durch So, jetzt sagen wir mal gleich, also das jetzt irgendwie auch unter den Zuhörern keine Irritation, könnt ihr vielleicht mal, jetzt rechnet mal zusammen, wie alt ihr zusammen seid in der Summe, euer Gesamtalter. Jetzt 76, glaube ich nicht. Glaube ich nicht. Niemals. Was, dann seid ihr im Durchschnitt 19, ja? 40, 48, 48. Oh, also vier junge Menschen, die Ferien 56, haben, aber nicht rechnen können. Ja. 56. Rechnen ist schwer. Also 14 im Durchschnitt. Nee, 65. 66. Was denn nur 66? 66 ist richtig. 66? 60 Jahre hat man noch Spaß. Ist genau ein bisschen über 16. Ja, im Durchschnitt. Ja, genau, die Hassgruppe. Ja, genau, steht hier verschwitzt im Studio. So. Und jetzt sollt ihr mal einen ordentlich praktisch eine Werbung dafür machen, dass es eine Radiosendung ist, die sich anzuschauen lohnt. So, was habt ihr denn jetzt also gesehen in der letzten halben Stunde? Also, was echt spitze war, was man einfach gesehen haben muss. Also, das ist hier keine Radiosendung, sondern eine komplette Tanzshow. Tanzshow! Exzellenten Einlagen hier von. Sag mal, komm ich rüber wie ein Hollywood-Musical oder was? Ja, es ist exzellente Schrittfolge, die super einprogrammiert ist und. Wie ein Entertainer. Nein, es ist ein Entertainer, ein großer Entertainer. Der sowohl im Radio als auch auf der Bühne eine so fabulöse Figur abgibt und. Kinder, ey, jetzt schalten alle ernstzunehmenden Zuhörer aus. Das sind die, oh, das hat nicht geahnt. Dass er da so rumschwuchtelt im Studio. Das gefällt mir aber ja auch nicht. So eine Sendung möchte ich mir nicht anhören. So, jetzt der nächste. Ja. Schwupp, das war jetzt hier der erste Satz. Von wie war dein Name? Mein Name ist Ben. Das war Ben. Ja, und mein Name ist Henrik und. Henrik, ich kann nur sagen, dass es sehr sehenswert ist. Henrik ist nämlich Henning on the Highway, oder? Genau. Genau. Unbedingt runterladen. Der Irre, der den Kindersaft. Von pvmax.de.vu. Der den Kindersaft trinkt von 14-Jährigen. Wie heißt das? Sagen wir nochmal. www.pvmax.de.vu. PVMAX, warum PVMAX? Was heißt denn PV? Page von Max. Achso, PVMAX, super. Ja, Max ist M-E-X oder M-A-X? M-A-E-X. M-A-E-X, ne, muss man sagen, pvmax.de. Genau. So, ja, die Seite, die kicken wir gleich mal an, das sieht aber bestimmt scheiße aus. Habt ihr schon mal gesehen, die Seite? Ja. Ja, hab ich schon mal gesehen, oder? Ja. Weiß ich nicht. Dich hab ich schon mal gesehen. Ja, ich bin auch grad hier. Ja, super. So, pvmax.de. So, ach, .vu, was ist denn immer, was ist denn diese VU ja, eigentlich ist, wenn immer? Das, wenn ich mir keine Domain leisten kann, keine richtige. Ach so, dann. pvmax.de VU. Sag mal, über 1500 Millionen Singles warten steht hier. Was? Bist du blöde? Nein. Was machst du denn hier für eine scheiße Werbung? Das ist aber nicht meins. Jetzt ist aber Page von Max, ist echt zu sehen. So. Spitze. So, aber du kannst jetzt irgendwie schon mal deine Gedanken sammeln. Du musst jetzt hier mal gleich eine gewissermaßen optische Werbung veranstalten. Oh, das dauert ja. Da hat er ja Buh, eine Kamera und dann und so. Wann geht's denn weiter hier einfach mal? Einfach aufklicken. Ja, mach ich doch. Du mach doch mal hier. Mit der linken Maustaste. Eine scheiße Seite, ja. Warnung, diese Seite, oh, Maschinenbauer Online steht da rechts. Was? Maschinenbauer Online? Ja, Blog. Ach so, das ist dein Tagebuch? Das ist Werbung, das ist Werbefinanziert. Dein Tagebuch? Ja. So, du hast auf eine Fahrradtour in Potsdam gemacht. Hm? Ist das Mutti da links oder ist das Nein. ein Kumpel? Das ist Kumpel. Die kurzen Hosen ist zu sehen, ist ein Kumpel. Genau. Aber obenrum sieht er ein bisschen aus wie Mutti. Doch was Neues. Martin hat eine Homepage und noch eine und noch eine weitere. Ey, das liest man echt gerne. Ich würde ja gerne einen Artikel schreiben, aber irgendwie fehlt mir ein Thema. Ach, ist so deprimierend, nichts zu erzählen. Das ist echt ein Spitzentagebuch. Ja. So, jetzt gehen wir bei Downloads und du überlegst, Max. Henrik. Ja. Wo denn? Ja. Was heißt denn hier programmiertes? Mensch, jetzt ist ja schon wieder eine scheiße Werbung. Ach, was ich sage. Genau, lauter Songs. Genau. Ein bisschen Frieden und alle. Willkommen genau, und Abschied. Das. Spitze. Fanny Van Dunn, Rottweiler gecovert und so. Super, genau. 1A. So, Max, und jetzt erzählst du mal bitte, was hier so zu sehen war. Ich bin Henning. Henning, ja doch, ist ja gut. Nur jetzt sind wir ja. jetzt beharr ja nicht so auf deiner scheiß Individualität. Na los, was war jetzt hier zu sehen? Ich könnte noch sagen, dass es sehr interessant ist, wie Kuttner zum Fenster geht und alle Hindernisse, die da im Weg stehen, überwindet. Die leeren Bierflaschen und. Ja, okay. Sieht ein bisschen aus wie Spiele ohne Grenzen. Jetzt der dritte. Ja, das ist mir noch aufgefallen. Jetzt sag mal deinen Namen hier. Felix. Echt, irgendwie, Max Gold hat recht, die Beschriftung der jungen der Menschheit ist total fortgeschritten. Jetzt ist Russell Athletic ans Mikrofon getreten. So Russell Athletic. Was war noch jetzt zu sehen? Ja, was war noch zu sehen? Ja, ich hab nicht so genau aufgepasst, außerdem hat eine Brille und kann auch, das ist bei dem Licht, das irgendwie verschwimmt total. Russell Athletic! Die, zum Beispiel die CDs sind runtergefallen, eine sehr spannende. Na super, das sieht man ja total gerne. Okay, weiter, der nächste. Na, mir ist aufgefallen, dass Kuttner unglaublich dynamisch gekleidet ist. Und was soll denn das heißen? Dynamisch gekleidet? Naja, jetzt denken die doch alle, ich hab hier Jogginghosen an oder was? Naja, so nun nicht. Sondern? Aber jung sehr trendy. Und dynamisch. Trendy? Ja. So genau. Ja. Ich danke euch hier für euer Statement. Husch wieder durchs Fenster, raus auf die Bordsteinkante. Vielen Dank. Ja, okay. So, das war jetzt eine ich euch auch. Das war jetzt die Beschreibung dessen, wie es hier aussieht. Nicht so irre attraktiv, oder? Naja, kann man nicht machen. Aber das liegt nicht an mir, das liegt an der Beschreibung. Dann frieren wir nicht mehr. يلا نطبخ عاد العون يلا يلا يا شباب زورونا يلا يلا نطبخ عاد العون يلا يلا يا شباب زورونا وانت يا بني قلبك حنون يلا يلا نطبخ عاد العون يلا يلا نطبخ عاد العون يلا يلا يا شباب زورونا على عاد العون وعلى عاد العون Automatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Ich hab keine Kohle. Ben Fritz in Pankow, dann 102,6. Fritz Info. Das Wetter in der Nacht, es ist wolkig und es kann Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad. Morgen ist es meist stark bewölkt und regnerisch bei 17 bis 22 Grad. Und jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Der Ölpreis hat in New York ein neues Allzeithoch erreicht. Bei Börsenschluss lag er über 51 Dollar pro Barrel. Als Grund gilt die Furcht vor Engpässen bei Heizöl vor Einbruch des Winters in den USA. Nach den Wirbelstürmen sind im Golf von Mexiko noch immer Bohrinseln zerstört. In Deutschland fehlen rund 31.000 Ausbildungsplätze. Es sind knapp 11.000 mehr als im Jahr zuvor. Nach offiziellen Angaben liegt das zum großen Teil daran, dass es dieses Jahr mehr Schulabgänger gibt als 2003. Bundeswirtschaftsminister Clement sprach von einer Bewährungsprobe für den Ausbildungspakt. Betriebsrat und Gewerkschaft haben ein eigenes Sanierungskonzept für den Karstadt-Konzern vorgelegt. Darin fordern sie eine Vereinbarung über Beschäftigungs- und Standortsicherung. Im Gegenzug sind die Arbeitnehmer bereit, Einschnitte hinzunehmen. Bundeskanzler Schröder hat in Frankfurt am Main die 56. Buchmesse eröffnet. In diesem Jahr steht die arabische Welt im Mittelpunkt. Auf der weltgrößten Buchmesse präsentieren sich bis zum Sonntag Aussteller aus über 100 Ländern. Der Verkehr auf Fritz Autobahn 15 Cottbus Richtung Dreieck Spreewald. Offensichtlich zwischen Boblitz und dem Dreieck Spreewald noch immer Gefahr durch einen Falschfahrer. Bitte nicht überholen, das gilt für beide Richtungen. A15, also Cottbus, Dreieck Spreewald. Nee, Richtung Dreieck Spreewald zwischen Boblitz und dem Dreieck Spreewald Gefahr durch einen Falschfahrer. Und das war's. Wir wünschen gute Fahrt. Ich bin selber ganz kalt. Woschs Woche. Was ist das überhaupt? Ja, also jeden Samstagabend 20 Uhr im Big Eden, der ehemals größten Entjungferungsanstalt Europas, Woschs Woche. Ein Programm, das sich auf die aktuellen Ereignisse der Woche bezieht. Also, kann man sich so vorstellen, wenn jetzt zum Beispiel in der Woche ein neuer Kontinent auftauchen würde, was jetzt schon längere Zeit nie mehr passiert ist, dann würden wir diese Nachricht erstmal recherchieren und dann würden wir uns einen Witz dazu ausdenken. Der würde ungefähr so gehen. Neuer Kontinent, als wenn es nicht schon genügend gäbe. Woschs Woche. Jeden Samstag ab 20 Uhr live im Big Eden am Kudamm Berlin. Und im Radio dreiste Musik. Fritz. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. لا تقفل عني الشباك الشباك الشباك قلبي واقع في الهوى مترجاك مترجاك لا تقفل عني دايما في بالي ما في غيرك قبالي قولي لي فين بتكوني وحياة ربي المسكوني ما بعيد عني يا عيوني بس تبقي بحقي رضياني النار بقلبي شعلاني دربك بالهوى دربي حبك غلغل بقلبي لا تغيبي عني يا حبي وبريدك تبري قربي Thank you. Auch damit muss aufgeräumt werden. Frag den Bagger nach Kohle im Tal hinterm Wald. Frag den Bagger nach Kohle im Tal hinterm Wald. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja, ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Tag, Kinder, das ist hier eine Anrufsendung. Man kann hier anrufen unter dieser Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben, oder sonst die gesetzten Hinweise dauert, können, die Nummer mal da ist. Mach doch mal! Zeit ist Geld. 3331 für Potsdam 70 97 110. Oder an jede andere so. Polizeidienststelle. Genau. Andererseits gibt es für Leute, die nicht 16 sind. Ist im Grund, also gibt es eigentlich keinen Grund, hier anzurufen. Noch andererseits gibt es aber auch für Leute, die 16 sind, gibt es erst recht keinen Grund. Hier anzurufen. Wartet, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt Hilfe. Ach, das ist ja jetzt. Ja, hört mal auf, ja, jetzt, genau. Da kann man auch anrufen. Halbauto, der ist jetzt praktisch schalten. Wenn halbautomatisch. Da kann man anrufen. Da kann man anrufen und sagt so einfach so Sachen und man muss sich nicht unterhalten, kann die so auf Band sprechen, was vorsingen, Sentenzen, Sinnsprüche. Betrachtung zur Lage der Dings da. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Genau. So, da könnt ihr dann anrufen, dann wird das aufgenommen, zusammengeschnitten und dann können wir uns das wieder anhören hier. Das hört sich dann in dem Fall des von der letzten Woche praktisch, hört sich so an. Ja, ich wollte mal diese grandiose Musikauswahl des Herrn Sendeverantwortlichen Jürgen K. auch in Fachkreisen als Jörg Kuttner bezeichnet, loben über alle Maßen. Das war's. Cheers. Das Band des halbautomatischen Anrufs. Hallo Kuttner. Achso, hallo Piet. Ich bin's, Wolle Kuttner. Sag mal, ich trau mich nicht, dir alles zu sagen, was ich dir erzählen will. Ich hab ein bisschen Probleme mit Homosexuellen. Und ich treibe mich ja selber mit Homosexuellen auch rum, weil ich wollte schon sagen, ich schäme mich dazu sagen, ich bin selber homosexuell. Aber ich komme mit diesen Figuren nicht mehr klar. Und das muss ich dir erklären, weil sie einfach so auch ein bisschen triebhaft sind. Also diese politisch sind sie ein bisschen auf den Kopf gestellt. Und hören, also politisch wählen sie CDU, beziehungsweise wenn ich die Frage, was machst du gerne mit mir machen, dann sagen sie zu mir, ich höre gerne RS2 oder BB-Radio. Und ich habe wirklich ein bisschen Schwierigkeiten mit Homosexuellen. Aber das Einzige, was ich auch mitgekriegt habe im Tiergarten, wo ich mich rumtreibe, dass ich immer hier Büsch sich rumtreibe. Wie so Tiere laufen so um. Mehr möchte ich nicht sagen. Ich muss jetzt gerade husten, weil ich so viel rauche. Ich wollte nur mitteilen, dass ich mit Homosexuellen und diesen Schwierigkeiten habe, doch ziemlich homosexuell bin wie unser Bürgermeister, der sich hingestellt hat und sagt, das ist auch gut so. Du bist ja unser Wovi, oder, also Wovi, weil ich schon Wovereit. Ach, was schäme ich, dass ich einen Bürgermeister habe in dieser Stadt, der homosexuell ist. Trotzdem ich selber so veranlagt bin, aber ich schäme mich selber. Kannst du mir einen Rat geben? Soll ich Dr. Sommer anrufen oder die Bravo anschreiben? Ich weiß es nicht. Gut. Oh, jetzt habe ich schon einen Hustenanfall. Ich leg jetzt auf, ich kann nicht mehr. Bin im Laden hinten, spiele Skat, Urine Vieren und die Mitspieler mauern. Keine Zeit, montags den einen oder anderen nachzutrauern. Wir dürfen, wenn wir von Faschismus sprechen, dürfen wir nicht nur an den richtigen Diktator denken, wie Mussolini oder Hitler in so einer Diktatorenuniform. Wenn man es genau nimmt, dann ist dort der George W. Bush auch ein Faschist, der da einfach Krieg macht. Und da muss man eines sogar sagen, das sage ich zwar nicht gerne, aber manchmal waren die Faschisten sogar noch ehrlicher als die Leute, die Politiker von heute. Der Josef Goebbels, der hat mal in einer seiner zahlreichen Reden gesagt, wir führen den Krieg gegen die Sowjetunion nicht wegen irgendwelcher Ideale, sondern wegen ukrainischem Weizen, wegen kaukasischem Erdöl und so weiter und so weiter. Da war der Josef Goebbels wenigstens ehrlich. Hier ist der Andi. Und ich würde gerne mal mit dem Kuttner reden wollen, tun, machen müssen. Hoppala, papp! Versuchen Sie es später noch einmal. Ihr gewünschter Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Prüfe selbst, ob die im Arbeitslosengeld 2 enthaltenen Ernährungskostenanteile reichen. Dies sind insgesamt 140 Euro. Wusstest du, dass die Ernährungskosten in der Sachbezugsverordnung aus November 2003 für das gesamte Sozialrecht Gültigkeit hat, von der Bundesregierung wesentlich höher festgelegt wurden? Nach der Sachbezugsverordnung kostet ein Frühstück 1,44 Euro, ein Mittagessen 2,58 Euro und ein Abendessen 2,58 Euro. Insgesamt also 6,59 Euro. 6,59 Euro mal 30 Tage sind gleich 197,70 Euro. Du solltest bei deiner Ernährung im Vergleich zu den Kostensätzen in der Sachbezugsverordnung fast 30% einsparen. Leider stimmt es. Das Arbeitslosengeld 2 ist im wahrsten Sinne des Wortes eine Mogelpackung. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, Kinder, wir telefonieren hier weiter und wollen jetzt mal die Frage beantworten, wovor man Angst hätte, wenn man an Treskaidekaphobie litte. Treskaidekaphobie. Das sind ja Sachen, die dann anständigen Menschen doch irgendwie umtreiben. Beide haben Stummelflügel? Das ist doch nicht die Antwort darauf. Ach so, nee. Ach, kick an. Na gut. Ansonsten mache ich am Freitag schöner Videoschnipselvortrag 21 Uhr in der Volksbühne und ab Punkt 0 Uhr mithin in 11,5 Minuten sollte man hier oder kann man, wenn man jetzt den Ehrgeiz hat, daran irgendwie teilzunehmen, sollte man hier die Telefonnummer anrufen? Warte, ich rufe die Waldtelefonzentrale an. Drüben an der alten Eiche hängt ein Telefon. Geduldet euch, gleich kommt also jetzt kommt die Telefonnummer. 0331 für Potsdam, 70 97 110. Und man müsste dann dem Kollegen Kerkhoff so total spionenmäßig ins Ohr hauchen, Domenikos Theotokopoulos. Domenikos Theotokopoulos. Mit dem bürgerlichen Namen des Malers El Greco müsste man dem Kollegen Kerkhoff sagen. Und schon hätte man schwupp, wenn man schnell genug ist, Punkt 0 Uhr, hätte man eine von 10 Freikarten für den Videoschnipselvortrag am nächsten Freitag hier in der Volksbühne um 21 Uhr gewonnen und eine irre Menge Geld gespart. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. So, Freundchen, wer bist du denn? Wie alt bist du denn? Warum kannst du nicht älter als 16 sein? Ich bin älter als 16. Wieso denn? Naja, weil, muss ich mal meine Eltern fragen? Woher wirst du nicht, dass du angeblich älter bist als 16? Das haben sie mir vor 17 Jahren gesagt. Haben dir deine Eltern vor 17 Jahren gesagt? Ja, genau. Da haben die doch aber gelogen. Nee, das haben sie mir gesagt. Vor 17 Jahren warst du doch nicht älter als 16. Vor 17 Jahren war ich schon älter als 16. Nein, glaube ich dir nicht. Geht ja nicht. Du merkst, dass du Scheiße redest. Du merkst, dass du versuchst, mich hier auszutricksen. Genau. Ich bin nicht auszutricksen. Ich habe hier den kompletten Durchblick. Das erwartet man vielleicht nicht in unseren modernen Medien, aber es ist so. Ja, doch, von dir erwartet man es. Naja, das ist schön, dass du das so auch einsiehst. Ja. Wie alt bist du? 17? 17. Ach du Scheiße. Wir wollen uns jetzt mal nichts vormachen. Ey, ist der Unterschied zu 16 ist jetzt so irre groß nicht? Wieso denn? Ein gewaltiger intellektueller Sprung. Das ist ein irre intellektueller Sprung? Ja, extrem. Kannst du nochmal beschreiben, wie du so warst, als du 16 warst? Das war ja ganz anders. Da muss ja irgendwie irre Scheiße gewesen sein, oder? Ja, da habe ich mich ja mal vor Fenstern gestellt und Fernsehsendungen. Ja. Angeguckt. Radiosendung meinst du? Ja, ich habe ja eine Fernsehsendung gemacht. Sag mal, du kriegst kleine geknallt, die waren im Durchschnitt 15, 14, 15, nee. Wie alt war der? Ja, ich war im Durchschnitt ein bisschen über 16. Oh. Ja, und so eine Scheiße hast du auch gemacht? Eigentlich habe ich sowas nicht gemacht, nee. Und heute? Sitzt heute du da mit deinen Pulswärmern in deinem Kinderbettchen, hast dein Teddy an dich gekrallt und in der anderen Hand den Telefonhörer und redest, willst dich jetzt mit mir unterhalten. So, warum wird hier heute die ganze Zeit arabische Musik gespielt? Ja. Warum? Ja, war jetzt eine Frage an dich? Wenn du jetzt ein bisschen zugehört hättest, dann solltest du das aber wissen. Wahrscheinlich, weil die Buchmesse angefangen hat. Genau, wegen der Buchmesse. Und in diesem Jahr steht die arabische Welt im Mittelpunkt. Genau. Und darum will ich keinen Bogen machen. Ja, sehr gut. Die einen feiern Popcom, die andere die arabische Welt. Ja. Ich bin für die arabische Welt zuständig, der Rest der Welt ist für den Popcom zuständig gewesen. Ja. Bist du so ein Schläfer? Genau. Wie heißt du denn, Fräulein? Ich heiße Raban. Raban? Ja, R-A-B-A-N. Aha, klingt ja auch durchaus arabisch. Nee, ist aber ein altdeutscher Name aus dem Mittelalter. Ein altdeutscher Name aus dem Mittelalter? Echt? Ja, aus dem Hochdeutschen. Das ist ein Importname. Wieso, was soll denn der bedeuten, Raban? Nee, das war damals so so wie man heute Raben sagt. Wie man heute Raben sagt? Ja, zu Raben. Wann sagt man denn Raben? Ich sag nie Raben. Ja, wie man heute Raben sagt. Und wenn, dann würde ich aber nicht Raban sagen. Siehst du dort die Raban fliegen? Außerdem würde ich sagen Krähen. Nee, Krähen sind ja was anderes. Wir. Naja, aber Krähen sind hier dicht tauglicher als Raben. Ja. Ja, nee, stimmt auch nicht. Nee. Raban. Ja, das ist. Bist du dir sicher, dass es Rabe heißt? Ja, ich bin mir sicher. Und bist du dir sicher, dass das kein Nachname ist? Nee. Dass du mit dem Nachname vielleicht Rabe heißt? Du bist mit dem Vornamen Raban. Ja. Na, das ist doch schon mal was. Ist sehr gut, ja. Genau, ist sehr gut. Fast wie Jürgen. Ja. So, und jetzt? Und jetzt? Jetzt stoppt die Sendung. Guten Morgen, lieber Uwe Bakker. Guten Morgen, ja. So, ich hab eine Frage gestellt. Ja, welche denn? Weiß ich auch nicht mehr. Ach so, natürlich. Was nämlich, wovor man Angst hat, wenn man an Treskaidekaphobie leidet. Treskaidekaphobie. Vor Kaffee oder so. Ach Quatsch, vor Kaffee. Na Dekafo, weiß ich nicht. Na Dekafo, wenn, dann ist es irgendwie entkoffeiniert, meinst du? Ach so, ja. nein, Treskaidekaphobie. Treskaidekaphobie. Hast du wahrscheinlich irgendwas Lateinisches oder so? Nee, aber es ist Buchmesse. Er hat jetzt auch damit nichts zu tun. Aber die Fragen stammen aus dem Buch, über das ich mich sehr geärgert habe. Ach so, ja. Weil da waren volle Pulle voll, stehen vorne voll triviale Fragen, die kein Mensch zu beantworten weiß. Ach so, ja. Ey, wo befinden sich die Inseln Saint-Pierre und Miquelon? Die befinden sich, ja. Oder? Atlantik wahrscheinlich. Ja. Woher kommt das Wort Boykott? Boykottieren. Naja, woher das kommt? Sieht ja nicht aus. Naja, willst du nicht? Holland, ja, oh, nee, nicht. Ach, aus Holland. Ja, natürlich. Du sollst ja irgendwie sagen, weil sondern genau erklären. Boykott kommt, weiß ich nicht, aus dem Südkoreanischen und. Ach, Quatsch. Wurde übersetzt. Blödsinn, denk dir das jetzt nicht aus. Sag einfach, du weißt es nicht. Ich weiß es nicht. Ich reg mich darüber auf, dass hier also Armleuchterfragen gestellt werden. Naja, aber das ist schon Verlag. Was für ein Verlag? Okay. Dumont. Na, das hört ja schon. Dumont, der Kunstverlag. Mein lieber Boykott. Nee, kommt überhaupt nicht aus dem. Was hast du gesagt? Von wo? Holländisch? Nein, völlig falsch. Nee, eher so kartoffelmäßig. Na gut, ja, wir kommen jetzt hier, glaube ich, nicht weiter, oder? Nee. Ich meine, oh, jetzt noch 5 Minuten. In 5 Minuten muss man hier anrufen und was muss man dann sagen? Da muss man hier den Namen von diesem Maler da sagen. Naja, wie heißt denn der? Hast du keinen Ehrgeiz, so eine Karte zu gewinnen? Raus! Hallo? Oh? Hallo? Ja, was denn? Ich wollte nur sagen, Chris Hagen, F-Town, Rock'n'Roll. Spitzenansage wieder. Hallo, wer ist denn da? Hallo, Robert. Robi. Sag mal, wo bist denn du gerade? Wo ich bin, zu Hause. Aber wo bist du? Was rödelt denn da bei dir da in deinem Kinderzimmer rum? Ist doch bei dir, du bist auf dem Motocross-Festival. Was ist es? Motocross. Kannst du mal ein bisschen leiter machen, ein Motocross? Wieso, das ist doch nicht von mir. Das bist du. Was ist, wo ist es? Du bist echt nicht zu verstehen, also so sehr nicht zu verstehen, dass ich irgendwie eher mal die Musik ausmachen würde. Hier bei mir ist auch Motocross. Kannst du wieder nicht verarschen. Aber das wird nichts, das wird echt nichts. Hallo? Na sag mal, andere stellen sich hier, wollen hier schön anrufen und kommen nicht zu Wort und dann so feine Zeug. Hallo? Paula Papp. Was? Paula Papp. Ja, Peppele Pepp. Hallo, Mann. Was ist denn nun los? Paula Papp. Ne, du sag doch mal. Naja, was soll ich sagen? Дорогие москвичи. Вата! Сердечно рад встрече с вами. Вата! Жителями столицы. Избирательными Бауманского округа. А, Флэйте Поле. И я бы добавил моими давними знакомыми. Приятно знать, что к выборам вы пришли с большими достижениями. Ах, Кудна. Многие тысячи тружеников вашего... и других районов столицы... свои пятилетние планы. Сотни тысяч москвичей обязались завершить их... Das hilft dir aber auch nicht weiter, Latein. Ach, natürlich. Wieso denn? Ach, da ist universal. Und woran leidet man, wenn man an Treskaidekaphobie leidet? Ja, wisst ich doch nicht. Nee, ich denke, du hast Latein. Das ist aber bestimmt kein Latein. Natürlich. Naja, ein bisschen griechisch influenziert, aber Phobie ist doch ein... Oder? Ist es griechisch? Gute Frage. Gute Frage. Ja, klar stelle ich gute Fragen. Ja. Oh, sind noch irgendwie anderthalb Minuten, um eine Karte zu gewinnen. Nee, und weißt du, was man dann sagen muss? Diesen komischen Namen von... Ja, Domenikos Theotokopoulos. Ja, nee, kann muss man sagen. Keine Zeit. Punkt. Naja, du hast... Naja, aber du... Warum rufst du denn jetzt an, wenn du keine Zeit hast? Na, weil ich auch mal mit dir reden wollte, dann schlau die Sprechstunde. Na und was denn? Wir haben jetzt aber nur noch eine Minute. Dann müssen wir ja aus den Leitungen verschwinden. Ach. Ach so, naja, na und worüber willst du denn jetzt? Na, ich geht einen schönen, natürlichen, schlau die Sprech über Treskaidekaphobie, sollten wir ja, mal was reden. Ist denn das? Sag doch. Nein, sag nicht. Wieso nicht? Naja, weil ich mich mit eben, der nicht weiß, was Treskaidekaphobie ist, natürlich nicht über Treskaidekaphobie unterhalten will. Kannst du dir doch wohl vorstellen. Sondern wenn, dann mit einem Spezialisten. Na, das war bestimmt irgendeine Krankheit oder sowas. Ja, wenn man darunter leidet, dann kann man wohl sagen, dass es wahrscheinlich eine Krankheit ist. Na, hat man denn worunter leidet man sonst noch? Unterm Wetter ist aber ohne Krankheit. Unter der Politik ist auch praktisch eine Krankheit. Hat man denn irgendwelche Ausschläge oder wie? Na, die Symptome weiß ich jetzt auch nicht. Die Frage ist erstmal, worunter leidet man, wenn man unter Treskaidekaphobie leidet? Ja, das ist natürlich... Das ist eine gute Frage, weiß ich. Meine Fragen sind immer total spitze. Zum Beispiel auch die Frage, wie heißt denn überhaupt? Mein Name ist... Eine Alex. Spitzenfrage, Alex! Ja. Na super. Naja, schon mal toll. Ist schon mal 1A. Na, da sind wir jetzt aber wirklich einen Schritt weiter. Und zwar in die richtige Richtung. Einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Alex. Ja. Alex. Ja, Alex. Alle aussteigen. Der Zug endet hier. Alex. Ja. Mensch, Maja. Wie heißt diese Krankheit? Treskaidekaphobie. So, wer jetzt gleich... Ja, wer jetzt anruft hier unter dieser Nummer und Demoenikos Theotokopoulos sagt, der hat die Chance, eine von 10 Freikarten für die Videoschnipsel am Freitag jetzt, 8. Oktober, 21 Uhr in der Volksbühne zu gewinnen. Alex, ja, ich nehme jetzt diese Gelegenheit, packe ich beim Schopfe, um jetzt den schönen Zusammenschnitt von David zu spielen. Oh, das ist sehr schön. Und unser Gespräch erstmal zu beenden. Das ist schön. Okay. Alles klar. Vielen Dank für den Anruf, Alex. Ciao. Tschüss. So, ihr wisst ja, David schneidet hier mal die Sendung mit und macht dann immer so eine Art Mini-Hörspiel draus, indem er quasi das, was ich gesagt habe, einfach so nimmt und dann sich selber fiese Gegenrollen schreibt und die dann so einspricht und alles zusammenmixt und dann wird auf immer schwupp ein fetziges Hörspiel draus. David hat's jetzt wieder gemacht und zwar fängt, bisher wartet ja immer die Talkfunkers, jetzt fängt eine neue Runde an. Ich bin gespannt, worum es wohl gehen mag, der Zusammenschnitt von David. Der asoziale Start in die Zukunft. Erster Teil. Hallo, mein Name ist David. Ich bin 32 Jahre alt und habe es noch nicht sehr weit gebracht in meinem Leben. Das ist aber nicht so schlimm, denn immerhin kenne ich Kuttner. Ein feiner Mensch, sage ich euch. Das zeigt sich immer wieder. Neulich erst, als ich mal wieder spät von der Arbeit kam. Hallo, ich bin's. Was ist denn mit dir los? Die Tür überhaupt gerne wieder auf. Was rauchst du denn da schon wieder? Sag ich nicht. Ich finde echt, du solltest mal ein bisschen weniger kiffen. Das ist eine schöne Überlegung. Das war wieder ein Scheißtag, sage ich dir. Aha. Nur Ärger auf Arbeit. Erzähl mal. Naja, wir haben ja jetzt weniger Kassen auf in der Lebensmittelabteilung. Auch so, dass es schon unangenehme Seiten hat? Allerdings ständig Kunden an der Kasse. Na, eigentlich kann dir auch wieder egal sein. Ja, aber nicht, wenn du dich zwischendurch auch mal mit jemandem unterhalten willst. Ja, sei froh, dass du Arbeit hast. Bin ich ja, aber trotzdem, sowas nervt ganz einfach. Ich sitze ja jetzt hier, total alter Sackmäßig, schlag mich hier mit meinem Hartz-IV-Fragebogen 16 Seiten rum ja. Und komme irgendwie nie weiter. Ja, Mensch, was kann man denn da machen? Man kann sich an die Öffentlichkeit wenden und aufrufen. Aha. Man kann sich an die Öffentlichkeit wenden und geißeln. All das kann man machen. Ja, wie denn? Wo denn? Hast du jetzt schon mal gegen Hartz IV protestiert? Meinst du jetzt etwa auf so einer Montagsdemo? Ja. Ja, mein Gott, man kann auch nicht ständig demonstrieren gehen. Nee? Da muss man auch erstmal die Zeit für haben. Wann warst du das letzte Mal auf einer Demo? Puh, ich glaube noch nie. Du warst überhaupt noch nie auf einer Demo? Also jedenfalls nicht vorsätzlich. Ist doch unschön. Ja, tut mir leid, ich hatte es noch nicht wirklich nötig. Oh Mann, das ist ja echt beneidenswert, du. Ey, und ich habe auch einfach keine Zeit, mich mit Hartz IV Sozialhilfe und dem ganzen Scheiß auseinanderzusetzen, verstehst du? So, mein lieber Freund, ich finde, du solltest langsam mal anfangen, dich mit Sozialhilfe auseinanderzusetzen. Wieso denn? Du bist auch langsam in dem Alter. Was? Kriegst du denn Rente zum Beispiel? Wieso das denn? Ich arbeite doch. Ja und? Ja, Rente kriegt man auch nur, wenn man nicht mehr arbeiten kann, wenn man zu alt ist oder invalide oder jetzt so. Jetzt mit deiner Tätigkeit, die du jetzt machst, zahlst du denn in die Rentenkasse ein? Kann ich mir nicht vorstellen. Und wenn du erstmal alt bist? Ja, dann zahle ich doch da wohl erst recht nichts ein. Dann latschst du schön zum Sozialamt. Ja, mein Gott, überlegst du dir, was du in 30 Jahren machst? 30 Jahre? Wie jung hältst du mich? Wieso? Mich trennen noch 3-4 Jahre von der Rente. Ja, dich, aber du verlangst von mir, dass ich mir Gedanken darüber mache, wovon ich in 30 Jahren lebe. Wieso? Demonstrierst du denn nicht dafür, dass du mal schön Sozialhilfe kriegst? Mann, ich verstehe das mit dem Demonstrieren immer nicht. Warum kann man für sowas nicht einfach mal was tun? Verdammt. Ach so, was denn? Naja, ich in meinem Fall müsste zum Beispiel meinen Job schmeißen. Ja, ist auch eine gute Idee. Dann würde ich doch auf alle Fälle Sozialhilfe bekommen. Ja, klar. Dann würde ich auch automatisch Hartz IV bekommen und müsste erst recht nicht dagegen demonstrieren. Ja, dann kannst du aber mit Hartz IV, glaube ich, bist du gut bedient. Obwohl, eigentlich heißt es ja dann Arbeitslosengeld 2, oder? Kann sein. Also, wenn ich mir recht überlege, ich glaube, ich mache das. Natürlich ist das besser, als wenn sich jeder selber um seinen Spalierobst oder um seine Gesundheit oder um seinen Zahnersatz kümmert, sondern ja. Und stattdessen sich eher in so einem solidarischen Zusammenhang aufgehoben wissen kann. Jeder für sich selbst Geld verdient, ist echt scheiß Kapitalismus-Kacke. Genau. Ich rufe sofort an, dass ich morgen nicht mehr komme. Na siehst du. Hallo. Ich komme ab morgen nicht mehr. Ich räume dann nächste Woche meinen Spind aus. Tschüss. Der asoziale Start in die Zukunft. Nächste Woche, nächster Teil. دبك دبك دبك يا الله عبادك دبك دبك دبك يا الله عبادك دبك دبك يا الله عبادك دبك دبك يا الله عبادك يا الله يا شباب عبادك دبك أجمل ليالي ليالينا وتبكي فيها تسلينا أجمل ليالي ليالينا وتبكي فيها تسلينا عيش بلادي بلادينا واللي حاميها رجالينا لا تقول لي جاد رقصنا لا تقول بتفرحنا ما في أحلى من تبكتنا وأشرف من رقصتنا Kinder, die Verlosung läuft noch. Ist offensichtlich nicht so leicht, Domenikos Theotokopoulos zu sagen. Domenikos Theotokopoulos, um so eine Freikarte zu gewinnen für einen Freitag. Volksbühne gibt mir aber Gelegenheit, nochmal nachzuforschen, was wohl in Fessenheim so los ist. Guten Tag. Sie sind mit dem Kernkraftwerk Fessenheim im Oberelsass in Verbindung. Ja, die telefonischen Nachrichten von Freitag, den 1. Oktober 2004. Die zwei Blöcke haben diese Woche ihre Leistung dem Netz zur Verfügung gestellt. Programmierte Abschaltung des Reaktors. Block 1 wird in den nächsten Tagen abgeschaltet, während eine Reparatur auf einem Schieber des Sekundärkreislaufes. Im Rahmen dieser Instandsetzungsarbeiten können Wasserdampfschwaden, die nicht radioaktiv sind, über dem Kernkraftwerk zu sehen sein. Lärm kann auch veranlassen werden. Besuch der Sicherheitsverwaltung. Am Donnerstag, den 30. September, waren zwei Inspektoren der Sicherheitsverwaltung auf der Anlage für eine programmierte Inspektion. So, Kinder, jetzt gleich weiter. Ich wollte nur sagen, die Karten sind jetzt doch weg. Wegen der Karten sollte man nicht mehr anrufen, aber man kann natürlich sonst so einem weiter anrufen. Ah! Scheiße! Ah. Genau, Mensch. Fessenheim. Wo ist es denn jetzt? Schupier. Ah, okay, tut mir leid. Guten Tag. Kann ich eigentlich vorspulen? Nee, wa? Na, kein Grundstück. Das ist jetzt aber auch interessant, das müssen wir schon mal. Die telefonischen Nachrichten vom Freitag, den 1. Oktober 2004. Die zwei Blöcke haben diese Woche ihre Leistung dem Netz zur Verfügung gestellt. Programmierte Abschaltung des Reaktors. Block 1 wird in den nächsten Tagen abgeschaltet, während eine Reparatur auf einem Schieber des Sekundärkreislaufes. Im Rahmen dieser Instandsetzungsarbeiten können Wasserdampfschwaden, die nicht radioaktiv sind, über dem Kernkraftwerk zu sehen sein. Lärm kann auch veranlassen werden. Besuch der Sicherheitsverwaltung. Am Donnerstag, den 30. September, waren zwei Inspektoren der Sicherheitsverwaltung auf der Anlage für eine programmierte Inspektion. Sie haben die gute Anwendung der Vorkehrungen, dass das Kernkraftwerk im Thema der Umwelt genommen hat, nachgeprüft. Willkommen in der Maison des Energie. Die Maison des Energie ist jeden Mittwoch und Sonntag von 14 bis 8 bis 17 Uhr geöffnet. Da werden Sie alle Produktionsweisen, um Strom herzustellen, entdecken. Die Wasserenergie, die Atomenergie, die Erdwärmeenergie, die Sonnenenergie und die Windenergie. Die Maison des Energie befindet sich neben dem Wasserkraftwerk von Fessenheim. Besichtigung für angemeldeten Gruppen an folgende Telefonnummer: 00 33 389 83 51 23. Wir wiederholen: 00 33 389 83 51 23. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Fessenheim ist klar. So, Kinder, die Karten sind weg, oder? Hallo, wer bist du? Na, Spitzer. Hallo, wer ist denn da? Ja, Kuttner. Ja, Mann. Mit Leben. Beifall! Wer bist du denn? Icke. Beifall! Das ist schön, Kuttner. Wie? Das ist schön, Kuttner. Beifall für mich. Beifall ist ja toll, oder? Ich weiß, glaube ich, was du da für ein Wort. Ach so. So eine psychische Krankheit, oder? Ach, psychische. Ja, was denn, du? Ja, so eine komische Neurose. Treskaidekaphobie? Nein. So eine Neurose. Jetzt macht er. Ne, erzähl er nicht. Ja, was ist jetzt? Wovor hat man Angst, wenn man an Treskaidekaphobie leidet? Ja, vor Radio oder so? Sag mal, was die sich für Dinge ausdenken, oder? Nein, nicht vor Radio. Ja, sondern? Na, dann würde ich doch nicht so eine Frage stellen. Dann kriegst du doch keine Antwort. Ja, das weiß ich doch nicht. Wieso wirst du nicht? Wenn die jetzt alle Angst vor Radio hätten, dann würden die doch nicht zuhören. Ja, siehste, ich hab dann können die doch nicht beantworten. Naja, darum, ich würde doch nicht eine Frage stellen, die Radiohörer nicht beantworten können. Trotzdem ich wahrscheinlich immer Fragen stelle, die Radiohörer nicht beantworten können. Ach. Wie heißt du denn zum Beispiel? Ich bin Alex. Na, siehst du, schon wieder immer noch? Ja. Derselbe von vorhin? Ja, sind Ferien. Mann, aber die wollen ja noch andere anrufen. Ach, wenn die Leitungen frei sind, dann wollen keine anderen. Wir sind ja nicht frei. Ach. Na hier, ich zeig dir mal. Hallo? Hallo? Wer bist denn du? Mensch. Hallo, wer bist denn du? Ja, Ja, sind keine Leitungen frei. Hallo? Hi. Hi. Daniel. Siehst du, Daniel? Siehst du, Alex? Das ist Daniel. Die Leitungen sind nicht frei. Ja, Daniel. Das ist mal wieder schön, mit dir zu sprechen. Mit mir? Mit Alex? Nee, mit Kuttner. Wieso denn mit Alex? Mit Alex ist ihm besonders schön zu sprechen. Nein, Kuttner. Ich mache das hier schon seit 5 Minuten und merke, das ist jetzt vielleicht höflich von dir, aber das ist total geheuchelt. Nein, Kuttner. Kuttner, mit mir ist auch nicht schön zu sprechen. Doch. Festival der schlechten Laune. Ja. Party. Schwarz und schwer. Party! Und jetzt noch den Trailer dazu! Yippie! Siehst du, ist alles nicht so schön. Wie du auf den ersten Blick aussieht. Ich weiß jetzt, was Boykott heißt. Treskaidekaphobie. Ich hab nicht gefragt, was Boykott heißt, sondern ich hab gefragt, woher der Begriff Boykott kommt. Ach, woher kommt, Woher das Wort kommt? Woher kommt das Wort? Aus dem Griechischen. Ach, Quatsch. Na, doch. Nein. Ja, aber natürlich. Wie die Idee Moskwa. Was? Siehste? Initiator многих начинаний. Siehste? Ich auch. Nee, Город Герой. Ja. Genau. Ja, aber nee. Город Труженик. Genau. Город Творец. Genau. So sieht das aus. Beifall für mich in dem Fall. Weil ich es wieder mal auf den Punkt gebracht habe. Da klatscht der Moskauer. Was? Ich? Ja, ey, du bist eine schwule Sau. Siehst du, Kunden an sowas? Oh. Ich an, weil so durchkommt. Komm, jetzt lass mal den mal hier Nun mach mal weiter, nun mal, zeig mal, was für ein Idiot. Na los, mach mal. Jetzt sag mal, sag mal, mal Schwule, sag mal, mal Muschi, sag mal Ficken. Oh, nun mach doch mal. Na, nun mach doch mal. Deine Mutter sitzt vor. Deine Mutter sitzt vor. Deine Mutter sitzt vor. Deine Mutter sitzt vor. Deine Mutter sitzt какими они будут эти 80-е. Что они принесут с собой? Как сложатся судьбы людей? А, kannst du nicht mehr, Wichser, wa? Родом и государством. Конечно, будущее всегда таит в себе неожиданности. Такие повороты события. Guten Morgen, liebe Erde, im Schacht schwarz und schwer. Gib uns Kohle, denn wir frieren und die Eimer sind leer. Greif nur zu, sagt die Erde, den Bagger holt her im Ofen. Jetzt erklär mir das doch mal, ist das deine Generation? Was? Na der eben. Das ist meine Generation? Ja. Ja, das ist aber ein Niveau. Das ist doch schrecklich. Ja, könntest du nicht 20 Jahre älter sein? Icke? Ja. Ja, warum nicht? Weiß ich nicht? Na, willst du so alt sein wie der? Na, bin ich aber bestimmt. Ja, war? Schrecklich, oder? Ja, schlimm, dass immer gleich auf alle so aussieht. Oh. Das Leben ist schon hart. Ja, das ist deprimierend. Ohne Oberlippenbart. Genau, das ist ein Problem. Rasierst du dich schon? Natürlich. Echt? Ja, klar. Wie alt bist du denn? Schätz doch mal. Ach, na, 16. Nee, 17 bin ich. 17? Ja. Nass oder trocken? Nass. Echt? Ja. Das krieg ich ja nicht hin. Hör mal. Na, du hast doch Bart, oder? Bei mir ist es trocken, ja. Na, siehst du. Was rasierst denn du, wenn du jetzt nicht... Na, was ich rasiere? Na, na Bart, dachte ich, Bart. Na ja, Bart. Ach so. Ah ja, ja, na, dann ist ja gut. Ja. Na, wie ich Grunde? Na, weil du mir Bart unterstellt hast. So wie wenn bei dir nicht der Fall wäre. Ja. Ja. Alex! Ja. Jetzt kommen wir ja auch nicht so richtig weiter, oder? Na, keine Ahnung. Besser als so mit kleinen Idioten wie eben. Naja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja. Mann, Mann, Mann, Mann. Irgendwie scheint 0:18 Uhr echt so eine Zeit für Vollpubertierende zu sein, oder? Du, ich hab doch mal eine Frage. Frag mal. Kommt noch dieser Zusammenschnitt von dem anderen Hörspiel? Oder war das schon? Der Zusammenschnitt der Zusammenschnitte oder was? Ja, genau. So alles. Na, genau. Das war vom Sommer. Da waren 3 Stunden nur Hörspiel. Auch von Talkfunkers oder was? Genau. Ah, Heike verpasst. Ah, scheiße. Findest du aber, glaube ich, bei mir auf der Seite oder bei Mega-David auf der Seite? Da muss ich doch mal gucken. Weil musst du mal kuttner.de kicken? Ich kick jetzt selber mal nach. Ich wüsste doch mal nicht so genau. Und dann bei Zusammenschnitte? Schwupp, Zusammenschnitte? Kuttner und die Talkfunkers. Genau, steht gleich da. Ja, muss ich mal gucken, weil das ist ziemlich geil. Genau. Ja, da kann man sie, glaube ich, alle drunter laden. Weil ich schneide sonst immer so schön mit Kassette und so. Ah. Na, da hast du dann im Stück. Genau. Na, nicht alles. Ich bin ja auch nicht immer da und so. Nee, aber ich meine, wenn du dir jetzt runterlädst. Ach so, ja, das ist praktisch, ja. Ich weiß jetzt nicht, wie es kodiert ist. Wenn du DSL hast, geht's leichter. Ja. Dann hast du schön 3 Stunden fetzig durch Hörspiel. Supi. Supi. Genau, du hast es auf den Begriff gebracht. Alex, ich danke dir für deinen Anruf. Jo, mach's gut. Okay, tschüss. Hallo, wer bist denn du da? Oh, hallo. Hallo? Ah, ja, muss nicht sein. Hallo? Hallo. Hallo. Bin ich deiner Sendung? Sag mal, jetzt lässt aber meine Spannung hier nach. Ja. Bist du irgendwie spannend? Ich bin spannend. Ich kann dir deine Frage beantworten sogar. Nach Treskaldekaphobie? Ganz genau. Die. Super. Du hast in demselben Buch nachgeschaut, oder wo hast du jetzt nachgeschaut? Wie hast du draußen gekriegt? Bei simmank.de habe ich nachgeschaut. Bei wo? Simmank.de ist eine ziemlich coole Seite. Was ist ein Simmank? Beispiel, was? Wie schreibt man denn? Will ich jetzt gleich mal selber kicken. Wie schreibt man denn? Ja, Treff, ganz normal, und dann K-A-I-D-E. Was nochmal? Nee, die Seite. Ach so, www.sy-mmank.de. M-M-A-N-K.de? Genau. Was heißt denn Simmank? Keine Ahnung, ich habe bei Google nachgeschaut. Ach so. Da habe ich sogar deine andere Frage schon gefunden mit El Greco. Spitze. Sehr gut, ja. Und deswegen muss ich jetzt sagen, Dominikus Theotokopoulos. Und gewinne jetzt eine Karte für deinen Super. Ja, jetzt zu spät, jetzt zu spät. Jetzt ist es zu spät. Komm. Satellitenfotos sind ja hier. Auf der Seite sind Satellitenfotos von Düsseldorf und von Starnberg. Aha, aha. Und von Hankensbüttel. Da musst du weiter wahrscheinlich /triviales.htm noch eingeben. Triviales? Steht ja. Rätsel. Triviales, genau. Die hat er da abgeschrieben. Ja, ah, das ist sehr interessant, ja. Ja! Ja, lass uns doch über die Frankfurter Buchmesse unterhalten. Wieso denn bitte? Ja, ist doch interessant. Ach so? Ja. Weil du Hoffnung hast, dass ich gleich wieder ein bisschen schöne arabische Musik spiele. Ja, zum Beispiel. Die ist ja ganz cool. Kannst du mir zum Beispiel sagen, wer heute die Eröffnungsrede gehalten hat? Na, Schröder. Ja, aber von welcher arabischen Schriftsteller? Ach so, nee, weiß ich nicht, wer denn? Nigab Mahfouz heißt der. Mahfouz heißt der. Genau, Mahfouz oder so. Aber oder? Umgekehrt, Nagib. Nicht Nigab. Nagib. Nagib, okay, alles klar. Genau. Du musst es wissen. Ach echt? Und was hat er gesagt? Ja, der war ja nicht da wohl, weil der war ja irgendwie... Der nee, dann, kann er aber nicht die, dann kann er doch aber nicht die Eröffnungsrede halten. Ja, die wurde von ihm verlesen sozusagen. Also für ihn verlesen sozusagen. Für ihn verlesen? Für ihn verlesen, ja. Oh, na das ist ja auch schön, wa? Aber das muss dich ja ganz besonders interessieren, habe ich gelesen, oder? Wieso? Wieso denn? Na, du bist doch irgendwie Philologe oder so in der Richtung. Nee. Nee? Nee, nee, nee. Kulturwissenschaftler, irgendwas in der... Ja, ja, so eher die Richtung. Ah ja, alles klar. Ja, super, oder? Ja, ist cool, ja, klingt interessant. Ja, ja, klingt total spitze. Und weißt spitze. Du, wie ich auf dich gekommen bin überhaupt nur? Na? Weil ich mich für deine Tochter interessiert habe. Kick mal ihn an. Die jetzt sogar im Fernsehen kommt, das ist ja lustig. Ja, bitter, oder? Und jetzt bist du beim Alten gelandet. Ja, ist nicht schlimm. Davon träumt man doch, oder? Der ist ein bisschen intelligenter, das ist ganz okay, also. Naja, sagen wir auf jeden Fall älter, wa? Auf jeden Fall älter, ja. Und die Oberweite ist eben nicht ganz so. Ja, ja, okay. Ja, aber damit kann man natürlich leben im Radio. Richtig, ist ja nicht das Wichtigste. Dich sehen tut ja auch keiner. Also, voll, ja. Komm. Eben ja, okay, haben mich viel gesehen. Außerdem, was soll das heißen? Ja, okay. Was soll das heißen? Dich sehen tut ja auch keiner. Sollte ein Trost sein, oder was? Naja, zumindest kann man an die Oberweite. Also, aber denkst du, wie spitzig, aussehen kann, wenn ich will? Ja, ja, glaube ich, ja, ja. Echt? Wenn ich mir ein bisschen Rouge auflege? Puh! Dann hält die Post ab, Baby. Ja, genau. Na, natürlich nicht Oberweite, aber davon, also Schultern wie ein Baum. Ja, klar. Brustbehaarung. Ja, nein, das ist ja auch gut, weil ich bemühe mich ja, aber die kriege ich auch nicht hin, irgendwie komischerweise. Aber siehst ja. Du? Musst du mit Honig einreiben, die Brust. Ah ja, das ist ein guter Tipp, ja. Das hilft, dann kleben bloß die Oberhemden natürlich so ein bisschen so. Ja, aber ist ja nicht schlimm. Aber andererseits, dann sprießt es bald. Das ist cool, das ist ja, ja schön, dann will man mehr, wa? Ich kann mich richtig am Mann fühlen, ja. Genau. So, naja. Ja, willst du dich noch ein bisschen über Politik unterhalten, oder? Nee, wieso? Bist du Politiker? Noch nicht. Nee. Wer ist denn der Feind eigentlich? Das ist mal meine Frage. Ich wollte heute eigentlich eine Sendung schön machen mit dem Oberthema, wer ist der Feind? Also dass ich habe bei mal, mir... Weil ich das finde ich ganz total wichtig, dass man wieder ein Feindbild hat. Ja, ich glaube, wir haben eins. Was denn? Wen denn? Na, ich habe bei mir auf dem Desktop zu stehen den John Kerry, der da drunter steht mit Help is on the way. Und würde ich sagen, da gibt's jetzt aktuell jemanden zu, auch wenn es schon ein bisschen populär ist und es schon jeder Zweite eigentlich sagt, aber ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Wer ist denn jetzt der Feind? Bush meinst du, ist ja, der Feind? Ja, würde ich sagen. Bush ist der Feind, ach so. Also zumindest die ganze, oder nicht eher, aber alles, was dahinter steht, die neokonservative Ideologie. Und aber man kann ja jetzt irgendwie auf die Entfernung kann man ja auch kaum irgendwie... Naja, zumindest die Demos und was so weiter, machen? Die da mal stattgefunden haben, glaube ich, haben schon Eindruck gemacht. Meinst du, das beeindruckt den? Na, ihn nicht unbedingt, aber die Wähler vielleicht. Nee, gut. Zumindest nicht die da. Wechselwähler, die. Aber die, da halten, die halten von, doch dann. Nicht von Fox da irgendwie. Die halten doch dann aber vielleicht eher zusammen. Ah, weiß ich nicht. Also die Meinungsfront gegen den Irak blättert ja jetzt langsam ab, wa? Und dann guckt man sich vielleicht schon mal um. Gibt's noch andere Argumente? Und die kriegen ja langsam mit, dass denen nicht die Bilder Ach, gezeigt mein, werden, wie. Meinst du, da wollen die protestierende Schüler aus Berlin sehen? Ja, naja, da muss man ja nicht sagen, dass die Schüler sind. Kann man ja sagen, das sind gebildete Leute, so wie dass du man sich so einen Oberlippenbart anklebt, genau. Genau. Oder ja. Als ernsthaft seriöser FDP-Wähler durchgeht und sagt, trotzdem sagt man, findet Bush nicht gut. Obwohl, okay, FDP-Wähler nun die Falschen sind vielleicht. Wieso sind die Falschen? Na, weil, Weil, weil der ahnt da vielleicht. Weil die so ein bisschen pro-Amerika sind und so weiter. Naja, deswegen, ja, deswegen sag ich ja, da ahnt der Amerikaner nicht. Bei ja, Sozialdemokraten, okay. Oh, da schwant ihm doch schon Schlimmel. Ich glaube, der hat auch noch nie was von denen gehört. Stimmt. Also. Meinst du, die kennen in Amerika Westerwelle nicht? Die müssen doch Westerwelle kennen. Na, weiß ich nicht. Der war da so ja bei Big Brother im Container, Westerwelle. Ja, aber ja, bei uns, ja. Meinst aber du, das sind ja, deine die Bekanntheit? Wissen ja, die wissen ja, wenn man in Berlin sagt, dass man in Berlin wohnt, wissen die ja nicht mal, wo Berlin ist. Dann denken sie, das ist Berlin in Amerika wahrscheinlich. Oder, ja, oder assoziieren das irgendwie mit einer Mongolei, wenn sie überhaupt einen Begriff von Mongolei hätten. Haben sie ja nicht. Haben sie wahrscheinlich eher ja nicht, oder? Von ihrem neuen Hauptfeind China, da haben sie ja auch noch nicht mal einen Begriff. Also man weiß es nicht. Also, mein Lieber, bei dir ist doch aber so ein subkutaner Anti-Amerikanismus durchaus rauszuhören, nee, oder? Nee? Also zumindest in meinem politisch Leistungskurs, oder PW-Leistungskurs, wurde ich immer als Pro-Amerikaner verschrien. Ach so, und jetzt hast du dann zu viel Michael Moore gekickt. Naja, eigentlich nicht. Also den neuen Film habe ich mir noch nicht angeguckt. Ich habe mir nur sein Buch da durchgelesen und seinen Film angeguckt, aber er ist mir auch ein bisschen unseriös. Seine einzige Quelle scheint ja die New York Times zu sein und das ist mir auch ein bisschen zu wenig. Aha. Aber es gibt, denke ich mal, auch, also meine Quellen sind so eher die Zeit und so eine Sachen. Ja. Da, wo sie einigermaßen probieren abzuwägen oder ein paar andere Bücher. Und wie alt bist du denn? Ich bin 20. Und dann liest du mal die Zeit. Ja, wenn ich die Zeit, wenn ich die wenn Zeit, du die Zeit habe, hast, dann, lese ich dann die liest Zeit. Du die Zeit. Ja. Ah, nicht schlecht. Aber jetzt, da ich mein Erstsemesterstudium, also ich bin Erstsemester. Was studierst du denn jetzt? Politologie? Nee, leider nicht. Sondern Maschinenbau? Nee, ganz langweilig. Na, noch langweiliger als Maschinenbau geht doch ja nicht. Doch, doch. Wie denn? Was denn? BWL. Ach, BWL. Aber mit einer guten Kombination, muss ich dazu sagen. Wie? Und zwar mit Chinesisch. Ja, ach so, ja, du willst doch bloß jetzt den chinesischen Markt abräumen und den Bill Volkswagen verkaufen, oder? Ja, doch, stimmt. Muss ich zugeben. Siehst du, genau. Na, das also scheint mir, gedacht, scheint so, mir auch nicht gerade unneoliberal zu sein. Ja, deswegen sage ich ja eigentlich, also ich bin nicht der totale Anti-Amerikaner. Also, ach so. Ja, ich habe das ganz rational gedacht. Ich habe gesagt, wo geht in 10 Jahren die Post ab? Da habe ich mir gedacht, gut, in Deutschland nicht mehr. Meinst du? Aber vielleicht geht die in Polen ab. Und da ist es nicht so weit. Nee, da reicht klar, da klauen sich, wenn sie was aufbauen, dann wird die Hälfte wieder geklaut und nee. Ah, meinst du, ist in China anders? Ja. Wo eine Schlüssel wird geklaut? Die haben ja die Disziplin eingeimpft. Meinst du? Ja, doch. Na, ich glaube nicht, dass man eine Milliarde Disziplin einimpfen kann. Ja, und doch. Das ist aber anders als so ein Trost, finde ich. Also in China hat man ganz gute Bedingungen, glaube ich. Um die Leute da auszubeuten und so weiter, wenn man da unbedingt will. Schön ausbeuten gehen, schön ausbeuten gehen, super, ja. Ja, nee, naja, aber du scheinst mir aber auch ein voll sympathischer Zeitgenosse zu sein. Ja, aber man muss ja was tun, sage ich mal. Wenn man sich, und wenn's ausbeuten ist, oder? Na ja, genau. Aber wenn man jetzt, das ist nur jetzt als Scherz, aber wenn man mal wirklich sagt, wo will man was tun, wo will man mal die Arbeitsbedingungen verbessern? Meinst du wirklich bei Human Rights Watch oder so? Da kannst du irgendwas verbessern. Der Einzige, der wirklich eine Chance hat, was zu verbessern, ist der, der das Geld hat. Ist ThyssenKrupp? Ja, zum Beispiel. Eieiei. Zum Beispiel. Ja, die haben vielleicht die Chance, aber machen sie es nicht, oder? Ja, na, deswegen... Das ist das Komische. Wer die Chance hat, macht es nicht. Und wer gerne machen würde, hat aber die Chance nicht. Die interessieren sich auch in der Regel nicht dafür, weißt du? Die sagen sich, Hauptsache, wir machen die Kohle und der Rest ist uns egal. Na gut, ist aber schön, dass junge Menschen noch die Kombination Chinesisch-BWL studieren. Ja. Auch wenn sie dann späterhin wahrscheinlich doch auch nur Scheiße machen. Ja, kann durchaus sein. Aber erstmal, genau. Erstmal probieren, ja. Okay, ich danke dir für deinen Anruf. Ja, danke. Mach weiter so, wa? Danke, tschüss. Ja. So, jetzt kommt mal nicht direkt ganz, nicht so... Ich dachte, einen anderen Song müssen wir auch noch spielen, weil der so spitze ist. People Like Us. So eine junge Frau, die immer so Sachen zusammenknallert. Selber keine Musik macht, sondern mal gemachte Musik dann so zusammenwurstelt. Und das ist ein schöner Song, der heißt einfach schön Bier, Bier, Bier, Downtown. Von People Like Us, Bier, Bier, Bier, Downtown. Alles wunderbare Musik, der ganze arabische Sound. Von der Platte Dances of Port Said. Alles im Internet zu finden. Der ganze arabische Sound eben aus dem Internet MP3-mäßig runterladen. People Like Us mit Bier, Bier, Bier, Downtown ebenfalls da zu finden. Muss man ein bisschen suchen. Bist du allein von allen Freunden verlassen? Das Wirtshaus so golden Sterne, sah einsam und verlassen aus. Die Turbo schlug 12 in der Ferne, des Wirtes Tochter war allein zu Haus. Dich grüßen, dann geh in die Stadt. Downtown, bist du allein, weil keine Lippen dich küssen, dann geh in die Stadt. Downtown, vergiss im bunten Neonschein die Stunden deiner Sorgen. Hör die Großstadtmelodie, es liegt im hohen Morgen. Sei wieder froh, da ist alles für dich da. Da wirst du Dinge erleben. People like us. Wenn halbautomatischer Anrufbeantworter, dann 0331 für Potsdam 731 39 32. Übrigens die Frage, woran man leidet, wenn man an Treskei-Dekaphobie leidet, ist immer noch ungeklärt. Wenn Fritz in Charlottenburg, dann 102,6. Fritz Info. Und das alles um 0.34 Uhr. Das Wetter in der Nacht ist es wolkig und es kann Regen geben. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 12 Grad. Am Tag ist es meist stark bewölkt und regnerisch bei 17 bis 23 Grad. Jetzt die Meldung mit Matthias Kerkhoff. Die USA haben im Weltsicherheitsrat eine Verurteilung Israels mit ihrem Veto verhindert. Algerien hatte den Antrag wegen der israelischen Offensive im besetzten Gazastreifen eingebracht. 11 von 15 Ratsmitgliedern stimmten mit Ja. Deutschland, Großbritannien und Rumänien enthielten sich der Stimme. Der Ölpreis hatte in New York ein neues Allzeithoch erreicht. Bei Börsenschluss lag er über 51 Dollar pro Barrel. Als Grund gilt die Furcht vor den Engpässen bei Heizöl vor Einbruch des Winters in den USA. Nach den Wirbelstürmen sind im Golf von Mexiko noch immer Bohrinseln zerstört. In Deutschland fehlen gut 31.000 Ausbildungsplätze. Das sind knapp 11.000 mehr als im Jahr zuvor. Nach offiziellen Angaben liegt es zum großen Teil daran, dass es dieses Jahr viel mehr Schulabhänger gibt als 2003. Bundeswirtschaftsminister Clement sprach von einer Bewährungsprobe für den Ausbildungspakt. Bundeskanzler Schröder hat in Frankfurt am Main die 56. Buchmesse eröffnet. In diesem Jahr steht die arabische Welt im Mittelpunkt. Auf der weltgrößten Buchmesse präsentieren sich bis zum Sonntag Aussteller aus über 100 Ländern. Der Verkehr auf Fritz ist meldungslos. Wir wünschen eine gute Fahrt. Der Mond. Mal voll. Mal halb. Mal Silber. Ich kämpf mich durch die Nacht. Hab keine Ahnung, was du mit mir machst. Fritz präsentiert Silbermond. Mach's dir selbst, überleg mich. Ey, mach's dir selbst, besser geht's nicht. Silbermond live. Oh. kommenden Samstag ab 20 Uhr im Lindenpark Potsdam. Silbermond live und im Radio. Fritz. Sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. So, Kinder, wir haben nicht mehr viele Zeit. Hier sind die Leitungen voll. Ist ratsam, wenn halbautomatische Anrufbeantworter da anzurufen, genau. Dann 0331 für Potsdam, 731 39 32. So, wen haben wir denn da? Ja, ich bin's mal wieder. Ich hab rausgefunden, was deine Treskaidekaphobie heißt. Na? Das kommt von Treskaideka aus dem Altgriechischen. Genau, und? Was heißt Treskaideka? 13. Genau, und was heißt Treskaidekaphobie? Das heißt, man hat Angst vor der 13. Ich würde einen Freitag, den 13. Super! Mein lieber Freund, wie hast du das rausgekriegt? Ich kann Griechisch. Ach so. Ich bin der von Anfang. Ach, nicht schlecht. Siehst du? Da hatte doch endlich mal die Kenntnis des der altgriechischen Sprache ihren Sinn unter Beweis gestellt, oder? Das erste Mal in meinem Leben. Ihren Sinn und ihren Nutzen. Ja, aber irgendwann, die erste Million ist die schwerste. Ja, Lateinisch hat mir öfter geholfen. Naja, aber jetzt hat dir mal Griechisch geholfen. Ja. An der Stelle, wo du dich erwartet hättest. Bei deinem Jugendradio Flitz. Ist doch schön, oder? Großartig. Super. Ja. Naja, das hätten wir geklärt. Gut. Ja. Ja. Und was misst ein Dolorimeter? Gott. So ein Mist, ha? Was misst ein Dolorimeter? Eieiei. Wie bitte? Woher kriegst du die ganzen Treffer? Ach, das ist aus einem blöden Buch, Das habe ich mir nur gekauft, weil ich dachte, puh, Mann, ey, kick mal an, hier ein paar Rätsel lösen, nischt. Ich weiß auch nicht, was Dolorimeter ist, Ist ja eine Frechheit, oder? Ja. Ja, aber, das steht hier, auf Seite 108 steht Dolorimeter, welche Frage war das? Nummer 9, Antwort 9. Hahaha, steht da, was das ist. Sag ich nicht. Wie heißt denn das Buch? Nein, sag ich nicht. Ja, das ist, der Lehrer in der Schule. Ja, ich muss das machen, um mir eine gewisse, den Anschein intellektueller Überlegenheit zu bewahren. Ja, dann musst du doch deinen Hörern, die ja allgemein nicht diese Fähigkeit haben. Genau, die sollen doof bleiben, Die sollen doof bleiben. Ach so. Aber das ist doch jetzt Jugendradio, du musst denen doch was beibringen. Ich meine, das ist ja so wie. Naja, wenn ich versuche, denen was beizubringen. Ja, naja, ist ja auch. Dann versuche ich, den Anstand beizubringen. Achtung vom Alter, dass man im Bus aufsteht, dass man nicht bei Rot über die Ampel geht und so eine Sachen. So und dass man nicht die Schulstullen, deine Schulstullen wegschmeißt, sondern schön auf isst. Mach ich immer, ich esse immer und dass man nicht immer RTL 2 und Pro 7 kickt, sondern schön um ein bisschen Arte. Eine schöne Dokumentation auf Arte. Auf so Dreisat Sachen. Kam kürzlich ein geiler Oder Dienstag. Auf Dreisat, genau. Was kam da? Da kam ein Tag Geheimsache D. Mit so einem geilen DDR-Agenten-Thriller For Eyes Only. Super. Ah ja, stimmt. Mit, wie heißt der Schauspieler in der Hauptrolle? Armin Müller, aber noch ohne Stahl in dem Falle. Armin, nein, das war ein anderer Müller. Echt? Ja, war nicht Stahl, war ein anderer Müller. Der heißt aber nicht Armin, sondern Anna. Wie heißt denn der? Naja, ist jetzt real. Siehst du, lässt jetzt alles nach. Im Alter lässt jetzt alles nach, praktisch. So, mein lieber Grieche, dann danke ich dir mal für deinen Anruf. Ja, ja, schön. Tschüssikowski. Tschüssikowski. Ciao, tschö mit Ö, hallo. Guten Abend. Sag mal, heute rufen auch wieder nur Kerle an. So, jetzt will ich nochmal mit einer Frau reden. Ja, kurz mal, ich wollte bloß mal was sagen. Na, sag mal was. Ja, Bloß mal was sagen ist erlaubt, ansonsten würde ich jetzt gerne mal mit einer Frau reden. Okay, sonst sehe ich hier wieder total deprimiert raus. Ja, frag doch mal. Ja, mach doch mal. Jetzt pumpt sich nicht so hoch. Ja, okay. Sag mal, das dauert alles. Ja, okay, die Frage könnte schon längst beantwortet sein. Hat bei dir heute schon ein paar Mann gerufen? Nee. Frau beantwortet. Hallo? Ja, hallo? Ja, du bist okay. Na, jetzt kann er mal bitte mal Antwort, eben mal. So, nee, jetzt brauch... Hallo? Ja. Ach, hallo? Hallo. Bist du eine Frau? Ja. Bist du dir sicher? Ja. Kannst du nochmal runterkicken an dir? Und nochmal kontrollieren? Und dich nochmal um dich drehen? Ja, nein, ich bin eine Frau. Bist du dir sicher? Ja. Wie heißt du denn, Frau? Katrin. Frau Katrin. Ja. So, Tag, Frau Katrin. Hallo, guten Tag. So, jetzt machen wir hier zu später Stunde nochmal ein schönes Gespräch, oder? Jo. Mit TH? Katrin? Nee. Mit, nur mit TK, K-A-T-R-I-N? K-A-R-T-I-N. Katrin? K-A-R? T-R. Was? K-A? T-R-I-N. Ohne H? Ja. Na, sag doch. Ja. Haben deine Eltern mit dir gespart am Vornamen? Ja. Tja, Mann. Naja. Die wussten schon, wo Bartel den Most holt. Ja. Katrin! Direkt 16 bist du ja auch nicht mehr, wa? Nö. Finde ich aber ganz gut. Jo. Jo. Das muss nicht sein. Katrin, nicht 16, aber ich spreche ich auch nicht, wa? Ja, ich wollte mal fragen wegen der Volksbühne. Doch, ich habe ja da eine Karte gewonnen. Super! Und ist ja spitze. Wie? Da musst du hingehen, nimm dir was zu essen mit, das dauert immer lange. Ja, sag ich einfach meinen Namen oder so? Ja, sagst einfach deinen Namen. Sagst du Katrin? Oder ich weiß nicht, was du jetzt beim Kollegen Kerkhoff einen Namen hinterlassen hast. Jo. Und dann sagst du den. Und dann kriegst du eine Karte und dann wirst du so sänftig gesetzt und drin getragen. Ja, und wie lange geht das von dir? Na, 3,5 Stunden. Mhm. Ja, nimm dir ein Infusionsfläschlein mit. Ja, mach ich. Dass du da irgendwie über die Runden kommst. Jo. Katrin. Ach, man ist schwer, die Stimme zu halten. Du bist ja echt doch ein Junge. Ja, nicht du klar. Hast geklungen wie eine alte Frau, sag mal. Ist das schrecklich? Nö, ist nicht schrecklich. Natürlich. Als Mensch klingst du wie 16, als Frau klingst du... Ach, du hast es geglaubt, ja? Ja. Ja? Ja. Warte, ich hab da immer so, also meine Stimme hat sich immer so zwischendurch ein bisschen verändert. Ja. Das klingt wie eine Frau. Das klang wie eine ältere Frau. Du hattest auch so was Resigniertes in der Stimme. Naja. Weil du mit deinem Leben nicht anzufangen wirst wahrscheinlich, oder? Erste Person, aber... Naja, gut. Dann danke ich dir ja mal für diese Verarschung. Super. Naja, muss ja sein. Nee, muss ja nicht sein. Wer bist denn du jetzt? Hallo. Das ist okay, das ist eine blöde Verstärkung. Hallo? Hallo. Ich bin diesmal wirklich eine Frau. Bist du dir sicher? Ja, ich bin mir ganz sicher. Kannst du das irgendwie beweisen? Ich glaube jetzt überhaupt nichts mehr. Im Radio wird ja nur noch gelogen. Ich denke immer von den Typen, die hinter Mikrofon sitzen, aber jetzt schon hörerseitig wird so ja komplett gelogen. Wie soll ich denn das beweisen? Ja, wie, Sekunde, wie heißt du zum Beispiel? Annika. Annika, naja, das ist schon mal ein Indiz auf eine bestimmte Form von elementarer Weiblichkeit. Schön. Und jetzt ja. Weiter? Und jetzt mach mal weiter? Die Stimme tief, mach mal ganz tief. Mach mal ganz tief, versuch mal wie ein Junge zu klingen. Wie ein Junge. Ja, wie ein Junge. Tiefer kann ich nicht. Na, wie ein Junge, kurz nach dem Stimmbruch. Das wäre auch gut. Wenn du jetzt ein Junge wärst, der so tut, als ob er ein Mädchen sei, das tut, als ob er ein Junge wäre. Ja, okay. Naja, aber ach, wer so bezaubernd, perlend lacht, ja. Das kann eigentlich nur eine Annika-Frau sein. Ja. Ich bin ja auch so einzigartig, ja. Und bist du aber eher Punk? Nee? Nee, was, nicht wirklich. Was bist du eher, wenn du eher irgendwas bist? Wenn ich eher irgendwas bin, ich bin ich. Du bist du? Ja, ich bin ich. Naja, gut. Ich bin ein Individualist. So, ja? Ja, aber das behauptet ja jeder von sich. Ja, schön. Und trotzdem ist er dann H&M-User. Ja, nee. Oder RTL2-Zuschauer oder Punk. Oder ja, Sozialdemokrat oder Nichtwähler. Auch nicht. Na, irgendwas musst du da sein. Was bist du ja, nicht? Nichtwähler oder Sozialdemokratin? Angehaft noch Nichtwähler. Noch Nichtwähler? Ja, noch genau 6 Tage. Ach so, und dann wählst du aber wie irre. Nee, dann darf ich wählen. Und hast du schon mal, gewählt? Na, nee. Ach so, na, aber zwischen verschiedenen Kleidern zum Beispiel. Kleider trage ich nicht. Zwischen verschiedenen Hosen? Ja, doch, ja. Wählt man doch jeden Morgen. Na siehst ja. Du, das ist eine schöne Demokratieschulung. Anschuh anziehen ist schon erster Schritt, Demokrat zu sein. Wählen gehen. Ja, zum Beispiel. Wählen stehen. So, Annika. Jetzt sind die Sprichwörter jetzt auch wieder ein bisschen stulle. Ja, tut mir leid. Was können wir denn... was ist jetzt das Interessanteste überhaupt in deinem Leben? Wo du mal denkst, wenn du jetzt, sagen wir mal, total tot bist und nach 10.000 Jahren graben sie dich auf... Aus was würdest du dir wünschen, dass man es an dir entdecken würde? Worüber sollte der Archäolog sich freuen, wenn er dich ausgräbt? Boah. Über meine Augen? Augen? Ja, über meine Augen. Ey, das ist aber nach 1000 Jahren ist ja nicht mehr Fille. Naja. Das ist das Interessanteste an dir, deine Augen. Wenn ich jetzt so an mir heruntergucke, ja. Nein, ich meine jetzt nicht so körperlich. Sondern sie überhaupt. Wieso, wie sieht denn der Rest aus, wenn das Allerinteressanteste deine Augen sind? Durchschnittlich. Und die Augen aber überdurchschnittlich. Na, ich finde sie schön, ja. Die sind blau. Ja. Und der Rest deines Körpers eher nicht. Nee. Und von daher findest du deine Augen besser als den Rest deines Körpers. Ja. Außer wenn du gerade blau bist. Dann findest du den Rest deines Körpers auch ganz schön, weil der auch irgendwie blau ist. Bläulich schimmert. Könnte man so sagen, ja. Ja. Sag mal, wir führen echt hier ein komplettes Debilengespräch. Ich muss aber einräumen, das liegt zu einem nicht geringen Teil durchaus auch an mir. An meiner Gesprächsführung. Ja, Einsicht ist der Weg zur Besserung, ne? Ja, die einer jungen Dame nicht angemessen, mir nicht angemessen scheint. Diese meine Gesprächsführung. Diese unsere Menschen im Lande. So, Mensch, Annika. Ja. Was würden der Welt, was würden fehlen, wenn du nicht da wärst? Meine Augen! Nein, nicht meine Augen, meine Fröhlichkeit. Deine Fröhlichkeit? Ja, mein gutes Gemüt und... Ach, gutes Gemüt und fröhlich? Ja, Freude. Wie alt bist du denn? 17. Ach so, ja. Na, dann hält es nicht mehr lange an. Ja. Wird dir dann schnell flöten, wenn man erstmal die Jugend hinter sich hat. Die Augen werden trübe, die Fröhlichkeit schwindet. Haut wird faltig. Naja, davon ganz abgesehen, aber auch das Gemüt geht dann an Krücken irgendwann. Ja. Kann man nicht aufhalten. Passiert. Ja. Mensch, da wünsche ich mir jetzt ein Gespräch mit einer Frau und kann es da nicht führen. Weil wahrscheinlich bist du auf männliche Wesen eigentlich. Nee, ja nicht. Nee, ich bin jetzt, glaube ich, nur so ausgepowert. Durch die 16-Jährigen, da stehst du ja praktisch immer wie ein Bademeister am Beckenrand. Und musst aufpassen, dass sie keine Scheiße machen, dass sie dich nicht hegen. Was machst du denn da? Ich? Ja, du hast eben total grummelnde Geräusche gemacht. Tut mir leid. Jedenfalls stehst du als Moderator am Beckenrand und passt auf, dass sie keine Scheiße machen, die 16-Jährigen. Und du dir natürlich auf die Substanz und die Nervenkraft. Ja, zehrt am innersten. Der zehrt am innersten. Kann ich nachvollziehen. Ich wundere mich oft über meine eigene Generation. Ja. Ja. Und ich wundere mich auch über deine eigene Generation. Ja, aber das verbindet uns beide. Ja, immerhin. Annika, dann danke ich dir total fetzig für deinen Anruf. Bitteschön, sehr gern geschehen. Und eine schöne Nacht wünsche ich dir noch. Ebenfalls. Tschüss. So, tschüss. Damit ist jetzt tendenziell eher Schluss. Guten Morgen, liebe Ofen. Wir können vielleicht alle noch Tschüssi sagen. Tschüss, tschüss. Tschüssi, gut. Genau, tschüss. Deine Antwort auf Dolirimeter. Na? Schmerzen ist das Gerät. Spitze. Tschüss. Ja, darf ich dir noch schnell ein Liedchen? Ne, was? Ein Liedchen. Na, mach mal, ganz schnell. Okay. CDU und SPD, das sind doch Extremisten. Wir sind demokratische Turbo-Anarchisten. Na super. Hallo, tschüss. Hallo. Tschüss. Ja, mach's gut, ne? Guten Morgen, liebe Ofen. Tschüss. Schöne Nacht. Ja, dir auch. Danke, tschö. Tschö. Guten Morgen, liebe Ofen. Wir frieren zu sehr. So, jetzt der letzte auch noch. Ab in die Falle. Schön Hände waschen, Zähne putzen. Schwupp. Ja, das habe ich ja schon gemacht. Genau, aus ist es. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. But now time runs away. And I must hurry to say farewell to all of you. I want to thank you for listening to me. And if I may hope, that I have brought to you any entertainment or joy, it will make me very happy. Oder wir sehen uns am Freitag in der Volksbühne, 21 Uhr. Tschüss. Blue Moon. Wir befinden uns in der. Das war ich jetzt aber nicht, oder? War ich das doch? Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass ich das gewesen sein soll. So, Kinder, jetzt aber. Es fehlt es nicht und auf den weißen tat sie so.